Eine neue Folge der NT5. Das 2021 Update ist gedroppt und es gibt so viel neuen Content. Jetzt fangen wir erstmal an mit dem, was alle generell südlich der Mauer interessiert. Der Nordkarte. Viel Spaß! Ja, es ist soweit. Es gibt so viel Neues. 2021 ist rausgekommen und Wahnsinn. Also ich bin noch total überfordert, vor allem weil ich in den letzten Tagen auch gar nicht, also jetzt in den Tagen gar nicht so viel Zeit hatte, mir alles anzugucken. Und ich dachte, ich nutze das einfach als Folgen mit meinen ersten Gedanken, noch ziemlich ungefiltert. Ich habe mal ein bisschen durchgeguckt, aber den Großteil tatsächlich noch nicht. Das heißt, ich hatte das nicht, wie ich sonst gerne mache, in einen größeren Kontext setzen können. Aber vielleicht ist es für euch ja auch interessant, meine ersten Gedanken zu hören. Manchmal hat man dann ja sogar noch mehr Denkanstöße, als man es hätte, wenn man schon alles im Blick hat. Und genau, ich fange an mit der neutralen Fraktion, weil das ja für alle interessant ist, da das ja zumindest alle außer dem Free Folk. Und werde da zuerst auf die Einheiten eingehen, dann auf die Nichtkampfeinheiten, danach auf die Commander und dann auf die Attachments. Ich dachte, die Reihenfolge ist ganz sinnvoll, weil man dann den Grundstock, die Einheiten halt schon mal hat. Dann bei den Commandern wird es dann natürlich recht speziell und dann kann man aber schon auf die Einheiten aufbauen. Und nachher die Attachments sind ja meistens wo man irgendwie schon einen größeren Kontext braucht, um sich zu überlegen, wo die gut reinpassen. Deswegen setze ich das ans Ende. Also die Einheiten bei den Neutralen haben wir ja bisher die Boltons, die Stormcrows und die Bloody Mamas. Und ich gehe einfach von unten nach oben durch in der App nach den Punkten. Haben wir als erstes die House Bolton Cutthroats. Die haben jetzt eine Bewegung von 5, Verteidigungswert von 5, Moralwert von 7. Also hat sich da nichts geändert. Ihre Attacke ist allerdings von den Werten her etwas schlechter geworden, nämlich 4 plus und nur noch 7, 6, 4 anwürfeln für volle Ranks, 2 Ranks, letzter Rang. Genau, haben also auf vollen Rängen einen Würfel verloren und den To-Hit-Value auf 4 plus statt 3 plus. Dafür ist tatsächlich ihre Fähigkeit etwas besser geworden. Ihre Attacke hat jetzt nämlich immer noch Wishes. Und gibt auch, wenn sie einen Gegner, der noch nicht aktiviert ist, immer noch angreifen, immer noch den Vulnerable Token. Sie dürfen aber zusätzlich auch noch die Würfel wiederholen. Was es dann im Endeffekt sogar besser macht, glaube ich, als die alte Attacke mit dem 3-Plus-Wert, wenn sie schon im Kampf sind. Das First-Punch-Potenzial wurde also rausgenommen von denen, sondern es geht wirklich darum, sie schon im Kampf zu haben. Und dann kann man da aber immer noch enormen Schaden machen mit ihrer Attacke und dem Wishes. Aber dieses so ein Charge in eine nicht aktivierte Einheit, vielleicht am Ende des Zuges und dann direkt als nächste Aktivierung, das geht jetzt nicht mehr ganz so einfach. Als nächste Aktivierung im nächsten Zug meinte ich dann. Genau, das heißt, es ist so ein bisschen dieser Initial Punch rausgenommen. Aber immer noch sehr gefährlich. Die nächste Einheit, die Stormcrow Mercenaries, auch mit 5 Punkten, haben sich, glaube ich, gar nicht groß verändert, haben immer noch das Adaptive, das ein Attachment, das da drin steht, um 1 Punkt verringert wird, 5 Bewegungen, 4 plus Verteidigung, 7 plus Moral, 7, 5, 4 auf die 4 plus Attacken, Attackenprofil, haben immer noch Motivate by Coin, das sich jetzt ein bisschen anders liest. Jedes Mal, wenn ein freundliches NCU die Wealth-Zone, also den Geldsack auf dem Taktik-Spot einnimmt, kann man den Effekt ersetzen, dadurch, dass eine freundliche Stormcrow-Mercenary-Einheit eine freie Attacke macht. Die Formulierung finde ich ganz interessant. Also man ersetzt tatsächlich den Effekt von der Zone, Ich überlege gerade, ob das irgendwelche Auswirkungen hat. Die einzige komische Interaktion, die mir hier aufgefallen ist, ist, dass da steht, nicht diese Einheit darf das machen, sondern eine Stormcrow-Mercenary-Einheit darf das machen. Das heißt, selbst wenn ich mehrere davon spiele und eine verliert die Fähigkeit, könnte ich quasi die Fähigkeit von der anderen nehmen, um der einen, die die Fähigkeit verloren hat, die Attacke zu geben. Ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht, weiß ich nicht, aber sie können quasi, wenn es mehrere davon gibt, können sie die Fähigkeit nicht verlieren, es sei denn, alle verlieren sie. Ja, sind immer noch gute Attachment-Bunker. Defensives Profil ist ja ganz okay, dafür, dass sie so günstig sind. Und ich kann schon mal sagen, ich habe das Gefühl, dass die Designer und Developer versucht haben, Attachment ziemlich zu pushen. Das könnte denen in die Hände spielen, könnte aber auch nicht, weil einige Attachments jetzt recht günstig sind, sodass man sich dann quasi auch eine bessere Einheit leisten kann. Also da bin ich besonders gespannt, wie sich das am Ende herausstellt. Die Bloody Mama Skirmishers wurden relativ viel geändert. Ich glaube jetzt aber zu den Visions, in denen sie vorkamen, schon nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Höchstens ein bisschen mit Agil und Disrupt. Das sind zwei neue Fähigkeiten, glaube ich, komplett. Und recht ähnlich. Ich fange mal direkt mit Disrupt an. Das haben die nämlich. Feindliche Einheiten, die mit ihnen im Kampf sind, bekommen minus 1 auf ihren Treffer. Wurf. Das ist im Gegensatz zu Agil, was auch ein paar Einheiten haben. Da bekommen einfach, glaube ich, Gegner, die die Einheit angreifen, die Agil hat, minus 1 auf den Trefferwurf. Wenn man engaged ist, kann man ja keinen Fernkampf einsetzen. Das heißt, Disrupt funktioniert quasi nur im Nahkampf, wo man den Gegner ja dann schon verhindert hat. Einen Fernkampf überhaupt einzusetzen. Aber für alle Attacken, egal ob jetzt gegen die Einheit, die das Disrupt hat, dass der Verteidiger ist oder eine andere. Während Agil halt für den Verteidiger gegen alle Einheiten funktioniert. Und auch für Fernkampf. Das ist quasi so ein bisschen der Unterschied. Wir haben eine 5er Bewegung. Wir haben wie die Cutthroats auch 5 plus Verteidigung, 7 plus Moral, also kein guter defensives Profil. Und wir haben ein durchschnittliches Attackenprofil mit 4 plus auf den Trefferwurf und dann 7, 5, 4 Würfel. Und die interessanten Fähigkeiten sind dann Mama's Blade, die Fähigkeit der Attacke. Wenn man einen Gegner angreift, der noch nicht aktiviert hat, dann wird der Gegner weakened und Counter-Strike, wenn ein Gegner sie angreift, bekommt er für jeden Wurf, den er nicht trifft, einen Hit. Und das spielt natürlich super zusammen mit dem Disrupt, dass der Gegner noch einen schlechteren Trefferwurf bekommt und natürlich auch mit dem Weakened. Das kann dann, glaube ich, schon sehr fies werden. Gerade da jetzt viele, wie wir jetzt schon gesehen haben, viele auf diesen 4-Plus-Trefferwurf heruntergesetzt wurden. Da ist halt ein Weakened und ein Minus 1 auf den Trefferwurf extrem, weil man quasi von 1,5 Treffen pro Würfel auf 1/9 Treffen pro Würfel geht. Das heißt von 50% auf 11% runter. Ja, da kann es auch sehr gut mal sein, dass man überhaupt keine Wunde macht. Oder genau, und dann die defensiven Werte vollkommen egal sind. Oder dass man überhaupt keinen Hit macht sogar. Und selbst wenn da der ja Panikschaden heruntergesetzt wurde, wenn man da nicht noch Mittel hat, das hochzudrücken wieder, bekommt man vielleicht eine Wunde durch die Attacke, dann max im Schnitt 2 Wunden durch den Paniktest. Das heißt, dass wenn man das einmal ins Laufen bekommen hat, dann sind sie defensiv auch schon deutlich besser. Und natürlich muss man sich sehr gut überlegen, ob ich dann überhaupt draufschlagen möchte, wenn ich 7 Würfel habe und ich habe nur eine Chance von 1/9 damit zu treffen, dann kann es sehr gut sein, dass 5, 6, 7 Hits ich selber abbekomme. Also die gefallen mir vom Design jetzt richtig gut. Man muss halt wirklich gucken, dass man als Erster angreift und der Gegner noch nicht aktiviert ist. Und dann können die aber, glaube ich, ganz gut ins Rollen kommen. Auch wenn man irgendwas hat, was noch zusätzlich Weekend-Token verteilt, natürlich umso besser. Oder wenn man Möglichkeiten hat, dem Gegner vielleicht noch ein Minus 1 auf den Trefferwurf drauf zu geben, auch wenn das selten ist, dann kann der Gegner die halt quasi nicht mehr angreifen. Ebenfalls für 6 Punkte haben wir die Houseboat und Blackguard. Die haben sich auch relativ wenig geändert. Die haben quasi die angepassten Fähigkeiten bekommen. Die haben immer noch einen Bewegungswert von 4 nur, dafür aber den 3 plus Verteidigungswert und immerhin den 6 plus Moralwert, was ja für Neutrale ganz gut ist. Schwaches Attackenprofil eher mit 4 plus zu treffen und dann nur 6 Würfel auf vollen Ranks und dann 5 und 4. Das heißt, wenn sie nicht mehr volle Ranks haben, sind sie dann eher durchschnittlich wieder. Haben Wishes drauf, was natürlich ganz nett ist. Denn mit den 6 Würfeln sollte man eigentlich schon eine Wunde hinbekommen und dann kann der Panikschaden halt noch ein bisschen was machen. Und dazu das neue Horrific Visage. Jedes Mal, wenn die Einheit angegriffen wird, dann muss sie einen Paniktest machen, muss der Angreifer einen Paniktest machen und bekommt minus 1 auf seinen Wurf für jeden Rank, der noch in den Blackguards drin ist. Das heißt, wenn man sie zum ersten Mal angreift, bekommt man normalerweise, wenn nicht irgendwie vorher schon Wunden entfernt worden, minus 3 und das ist natürlich schon ganz nett. Also finde ich eine gute Änderung. Es ist kalkulierbar. Panikschaden ist natürlich runtergegangen, aber auch hier, wir werden nachher noch sehen, gibt es Möglichkeiten, denen wieder was raufzusetzen. Muss man also ein bisschen mehr in Kombination spielen. Finde ich, glaube ich, ganz sinnvoll so. Dann haben wir die Stormcrow Archers. Die wurden etwas mehr überarbeitet auch. Haben immer noch eine 5 Bewegung, 5 plus, 7 plus defensives Profil. Schwache Nahkampfattacker auf die 5 plus nur mit 5-4-3 Würfeln. Die sollen halt schießen. Haben Long-Range-Attacke, Mercenaries Longbow auf die 4 plus mit 7-6-4 Würfeln. Also auch auf dem zweiten Rang noch relativ viele Würfel. Und sie bekommen jetzt, was ich eigentlich ganz cool finde, Fähigkeiten abhängig von den Zonen, die sie kontrollieren, also auf dem Tactics Board. Wenn man die Wealth-Zone kontrolliert, bekommt man Sundering. Wenn man die Taktikzone kontrolliert, wird der Gegner vulnerable. Und wenn man die Schwerter kontrolliert, darf man die Würfel neu würfeln, was halt bei einem 4-Plus-Warp schon ziemlich gut ist. Und das alles ist natürlich kombinierbar, je nachdem, wie viele Felder man auf dem Tactics Board hat. Finde ich cool, finde ich auch stark für 6 Punkte. Long Range ist immer gut, vor allem mit dem Schiff davor noch. Mit der Wealth-Zone, die will man als neutraler Spieler sowieso haben. Schwerter sind auch immer gut. Taktikzone ist auch immer gut. Also ist jetzt nichts, wo man sagen würde, ja, die Zone brauche ich eigentlich in der Armee nicht. Und ich nehme sie nur für die, sondern man nimmt die Zone, weil man sie haben möchte und hat hier quasi noch einen Bonuseffekt. Mit den Schwertern ist natürlich ideal, dass man damit direkt die Attacke machen kann. Schwerter mit Bogenschützen werden, glaube ich, sowieso von einigen noch unterschätzt, weil man dadurch das Problem ein bisschen löst, wenn man zuerst jemanden chargt und dann über die Schwerter die freie Attacke abbekommen würde, halt, dass der Gegner quasi eine Attacke mehr hat, die Runde. So kann man selber die Schwerter nehmen und mit dem Fernkampf draufschießen und hat dann, auch wenn man nicht selber chargt, die eine Attacke mehr. Oder ja. Und hier bekommt man dann halt direkt die neuen die Würfel dazu, die Rerolls dazu, was bei einem 4-Plus-Wurf halt schon gut ist. Genau, und dann entsprechend, wenn sie dann nochmal angreifen, kann es halt sein, dass man dann, hat man sich vielleicht schon was Zeit gelassen, hat eine oder die andere Zone genommen und dann kann man halt nochmal schießen mit ihrer Aktivierung, hat immer noch die Rerolls und dann noch Sundering oder Vulnerable und dann kann dabei schon gut Schaden rauskommen. Finde ich also tatsächlich für alle Fraktionen eine interessante Fernkampfoption. Die Hausbeutin Bastards Girls, immer noch 7 Punkte, haben sich auch nicht so schrecklich viel geändert, haben eine 6er Bewegung bekommen, oh, das ist neu, das fällt mir auch gerade erst auf. Die Bogen immer noch auf lange Reichweite, 4 Würfel auf die 3 plus, egal wie viele Ränge. Die Hunde auch auf die 3 plus, 6, 6, 4. Das also von den Würfeln her sind die wirklich gut. Sowohl, also bei den Bogen verlieren sie überhaupt keine und bei den Hunden halt erst, wenn sie auf dem letzten Rank sind, haben den nicht mehr schlechter machbaren Verteidigungswert von 6 plus. Und immer noch einen guten Moralwert von 5 plus ist auch okay. Die 6er Bewegung, die irritiert mich gerade ein bisschen, weil das ja tatsächlich mit dem Schiff zusammen dann schon eine ziemlich enorme Reichweite macht für die Charge. Das ist, glaube ich, kann man nicht kann man nicht überschätzen, wie stark das ist. Da sie so außer Charge-Reichweite selber bleiben können und man dann nochmal ein Sechstel, also fast 17% mehr Chance hat, in den durch den Charge reinzukommen, ja, gefällt mir gut. Genau, haben immer noch ihre Order, dass sie nach einer Range-Attacke einen freien Charge auf den Verteidiger machen können, haben auch noch einen Buff bekommen, dass sie jetzt immer den Gegner vulnerable machen, wenn sie mit dem Bogen schießen, während das vorher nur war, wenn der Gegner eine 1 würfelt, was ja so ungefähr 50-50 war. Und jetzt kann man sich halt darauf verlassen. Und ihre Schwerter haben immer noch, also die Hunde haben immer noch Wishes. Ja, doch, gefällt mir schon. Glaube ich, kann man gut Schaden mit raushauen. Gerade die Kombination mit zwei Paniktests muss man dann halt wieder für arbeiten, dass die Paniktests auch Schaden machen, da der reduziert wurde. Aber da gibt es genug, wie wir gleich hier auch noch sehen werden, zum Beispiel mit dem Flayed Man. Ja, finde ich auch eine gute Auswahl. Dann haben wir als letztes für den Infanteriebereich ebenfalls für 7 Punkte die Stormcrow Dervishes. 6er Bewegung, 4 plus Verteidigung, 7 plus Moral. Swift Strike auf die 3 plus 7, 6, 4 Würfel. Also hier sieht man, dass das 3 plus tatsächlich den besseren Einheiten vorbehalten ist. Sie haben als Fähigkeit Ambush bekommen. Wenn Sie einen Gegner in der Flanke oder im Rücken chargen, wird er panicked und weakened. Und dann haben Sie Swift Strike. Nachdem Sie angegriffen wurden, können Sie sich zurückziehen. Und Motivated by Coin, was quasi das gleiche ist wie bei den anderen, nur dass hier steht, dass eine Stormcrow-Dervishes-Einheit eine freie Attacke machen kann. Was wie gesagt vom Wording her genauso komisch ist wie bei den anderen, dass man quasi, wenn man mehrere Stormcrow-Dervishes hat, selbst wenn man bei einem die Fähigkeit verliert, könnte man sie über eine der anderen nutzen. Nee, Moment, ich gucke gerade nochmal auf die Bogenschützen. Die haben tatsächlich das Motivated by Coin verloren, fällt mir gerade auf. Und was ich vergessen habe zu sagen, die haben auch das Adaptive verloren. Das heißt, die sind jetzt doch schon, fallen irgendwie stark aus dem Stormcrow-Thema raus. Wäre natürlich auch schön gewesen, bei dem mit dem Geldsack angreifen zu können, dass er auch was ist, was ihnen einen Bonuseffekt gibt. Also das nur kleiner Nachtrag, dass es wirklich nur das war, was ich gesagt hatte und es die anderen beiden Sachen nicht mehr gibt für sie. Jetzt haben wir drei Kavallerieeinheiten. Falls ihr euch wundert, wieso drei, die kürzlich geteasten, geleakten, wie auch immer, gespoilten Hedge Knights, also die Heckenritter, also Ritter, die nicht unbedingt einem Lord Gefolgschaft geschworen haben, sondern ohne Land und auch kein Land besitzen, ohne Land durch die Sieben Königsreise wandern, ihr Schwert dem Zweck anbieten, an den sie glauben oder wo es Geld zu holen gibt oder Gold, und eben landlose Ritter sind, die auch nicht unbedingt einem Lord zugeordnet sind, insofern dann auch bei den Neutralen auf jeden Fall richtig. Und was, wo man auf jeden Fall sich malerisch ausdrucken können wird, da man quasi sich selber Siegel überlegen kann für die und Farben. Modelle finde ich sehr schön. Schaut mal im Internet nach, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Finde ich eine coole Ergänzung. Machen wir aber erstmal mit dem Bloody Mama Sorcerer weiter, und die Hedge Knights habe ich jetzt ein bisschen geteased. Kommt später, nach der Werbung. Nee, okay. Es ist schon spät. Ich bin etwas lustig drauf heute. Oder auch nicht. Bloody Mama Source Riders, 6er Bewegung, Kavallerie, also 3 Modelle und pro 3 Wunden pro Modell und freies Manöveraktion. Haben wie die meisten Neutralen irgendwie 5 plus Verteidigung, 7 plus Moral. Haben eine 3 plus Angriff, aber nur 6 Würfel dem ersten Rang und 4, wenn sie nur noch einen Rang haben, und haben dazu noch 2 Fähigkeiten. Für die Attacke können sie, wenn sie in der Flanke angreifen, einen von zwei Boni wählen, und wenn sie im Rücken angreifen, bekommen sie beide, und die Boni sind plus ein Attackenwürfel, ist dann also 7,5 das Profil und Critical Blow. Und der zweite Boni ist, der Verteidiger verliert alle Fähigkeiten bis zum Ende dieses Zuges. Ich finde es erstmal cool, dass man in der Flanke die Möglichkeit hat zu wählen, da es ja sein kann, dass die Fähigkeiten vom Verteidiger total egal sind für diesen Zug vor allem. Es muss ja quasi dann eine defensive Fähigkeit sein. Insofern, wenn man im Rücken angreift, kann es auch sein, dass bei vielen Einheiten einfach völlig egal ist, dass sie die Einheit, verlieren, die Fähigkeiten. Deswegen hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass es noch einen dritten Effekt gibt, sodass auch wenn der Gegner keine Fähigkeiten hat, die wichtig für die Verteidigung sind, man nochmal eine Belohnung mehr dafür bekäme, im Rücken angegriffen zu haben. Vom Design her hätte ich das irgendwie eleganter gefunden. Ja. Ich überlege gerade, in der Flanke ist Critical Blow mit 7 Würfel auf die 4 schon okay vom Schadensoutput. Aber auch nicht so super krass. Sie haben da noch Elusive Escape. This unit may reroll any retreat distance die. Also man darf sein Würfel für die Distanz beim Rückzug neu würfeln, und die Gegner, von denen man disengaged, also man sich zurückzieht, dürfen sich nicht drehen und bekommen einen Weaken-Token. Ist prinzipiell eine starke Fähigkeit, vor allem das Nicht-Drehen können ist stark, da man da dann halt in die Flanke und in den Rücken reinkommt. Sie haben aber selber für sich keine Fähigkeit, die ihnen einen Rückzug erlaubt. Das heißt, die sind vielleicht dann gut eher in Fraktionen, die freie Rückzüge einfach ermöglichen können, damit man davon ein bisschen mehr Gebrauch machen kann. Dann bekommt man sie auch einfach in die Flanke und kann dann auch mehr Schaden damit machen. Denn natürlich, wenn eine Einheit in den Rücken angreift, dann ist es eigentlich relativ egal, was sie für ein Attackenprofil hat. Das tut immer weh. Ja. Also ich glaube, bei dem muss man tatsächlich noch einiges drumherum machen, damit das Ganze funktioniert. Gerade mit dem Elusive Escape, was dann ja aber auch quasi schon die Voraussetzung ist für das Modlay Armaments, was auch immer das bedeuten soll. Also für die Fähigkeit der Attacke, ja, ist vielleicht dann ein bisschen zu viel Aufwand, den man betreiben muss dafür. aber kosten halt ja 7 Punkte für eine Kavallerieeinheit relativ, also auf einem günstigeren Niveau. Bin ich mal gespannt. Dann kommen wir jetzt zu den Hedge Knights, die kosten nämlich auch 7 Punkte. Das Artwork ist so, ja, ziemlich neutral in Brauntönen gehalten. Wie gesagt, ich hoffe, dass es da bald sehr schön bemalte Modelle zu betrachten geben wird. Sie haben einen 5 plus Bewegungswert, sie haben eine 4 plus Verteidigung und ein 7 plus Moral. Sie haben einen 3 plus Trefferwurf auf ihrer Attacke mit 7 Würfeln bei 2 Ranks und 4 Würfeln bei letzten Rang. Sie sind natürlich auch Kavallerie und sie haben nochmal zwei Fähigkeiten. Einmal Knight's Blade, also die Schwerter oder das Schwert, ein Ritterschwert mit Thundering. Und wenn man die Schwerter kontrolliert, werden Gegner, die man angreift, vulnerable. Können da also schon ordentlich Schaden machen. Vor allem, wenn man im Charge dann ist. Dann hat man 7 Würfel mit Rerolls, mit Thundering, mit Vulnerable. Kann also sehr gut durch hohe Rüstungswerte durchprügeln. Das ist also so hauptsächlich ihre Rolle, denke ich, in der Armee. Klar, mit Thundering und der Fähigkeit Vulnerable auszuteilen, das ist halt prädestiniert dafür, durch hohe Rüstung durchzuprügeln. Dann haben sie noch die Fähigkeit Loyalty through Coin, also Loyalität durch Money, Geld, Münzen. Wenn man den oder solange man den Geldsack hat, bekommt die Einheit plus 1 auf den Verteidigungswurf und plus 1 auf Moraltestwürfe, was sie dann vom defensiven Profil her auch schon recht gut macht. Wobei man das immer mit der Einschränkung sagen muss, 6 plus Moralwert ist halt gut, aber nicht gegen irgendwas, was Minus auf Moral gibt. Gerade wenn man dann bei minus 2 ist, dann hat man schon eine höhere Chance, den Moraltest zu verpatzen, als ihn zu bestehen. Und wir haben ja mit der Horrific Visage schon gesehen, dass jetzt sogar manches minus 3 auf dem Moralwert geben kann. Das heißt, da müsste man dann quasi bei einem 4er Moralwert sein, um sich dann noch relativ wohlfühlen zu können in seiner Haut. Und davon gibt es auch noch mehr jetzt. Ja, das dazu. Ich finde sie ganz gut, aber ich finde sie etwas uninteressant, so vom Design her. Sie sind halt einfach die durch dicke Rüstung durchprügeln und bekommen noch einen leichten Buff, wenn man den Geldsack hat. Okay. Wir werden nachher sehen, dass es die auch noch als Attachments gibt in zwei unterschiedlichen Formen. Das finde ich sehr cool, vor allem, weil man dann durch die Box quasi direkt eine Einheit oder 4 Attachments bekommt. Oder man kann es halt auch ein bisschen, wenn man es so ein bisschen mischt mit seinen anderen Einheiten oder man hier ein Attachment reinsetzt, dann kann man halt auch quasi halt die Einheit und ein Attachment spielen. Das ginge dann auch. Dazu kommen wir aber später. Und als nächstes gucken wir uns die Houseboat Flayed Man an mit 8 Punkten nur noch. Die sind ja am Anfang des Spiels bei 10 gestartet. Dann auf 9 runtergegangen und jetzt bei 8, haben einen 5er Bewegungswert, gutes defensives Profil für die Neutralen mit 3 plus und 6 plus, wobei ich hier die 6 plus immer noch als Schwäche sehen würde, wobei man das halt mit der Thundering und Vulnerable Kombination genauso über einen 3 plus Verteidigungswert sagen kann, denn mit der Kombination geht es halt auch von 2 Drittel, also ungefähr 67% safe ich auf nur noch ein Viertel, also 25% nur noch safe ich runter. Sie haben, sind natürlich auch Kavallerie, haben als Fähigkeit immer Wishes und im Charge Critical Blow. Das finde ich ganz gut. Ich glaube, in der letzten Nerf-Version von ihnen hatten sie beides nur noch auf dem Charge. Oder ich weiß es gar nicht mehr genau. Ist jetzt aber auch alles egal. Jetzt ist alles neu. Jetzt ist es so. Machen also sowohl über ihre Würfel können sie Schaden machen, werden mit dem Critical Blow noch was gebufft, als auch über den Paniktest mit den Wishes und das vor allem mit ihrer zusätzlichen Fähigkeit noch Intimidating Presence, die jetzt auch häufiger im Spiel ist, nämlich feindliche Einheiten, die mit ihnen im Kampf sind, bekommen minus 1 auf ihrem Moraltestwurf. Und das ist jetzt egal, ob sie gerade von denen tatsächlich angegriffen werden oder ob sie nur mit denen im Kampf sind und andere Quellen für einen Paniktest entstehen oder Moraltests allgemein. Und wenn sie einen Paniktest verpassen, bekommen sie auch noch plus eine Wunde. Das heißt, da ist man da quasi beim 1.6er Paniktestniveau. Ich finde die ziemlich stark für 8 Punkte. Die haben eine gute Attacke. Im Charge haben sie noch das Critical Blow, aber immer haben sie 7 Würfel auf die 3 plus oder halt nur noch 4, aber man muss sie erstmal einen Rang runterbekommen. Und dann haben sie Wishes plus Intimidating Presence. Denn wenn sie mit jemandem im Kampf sind, dann sind sie mit jemandem im Kampf. Dann gilt auch für sie das minus 1. Das heißt, sie geben direkt wieder minus 3 auf Paniktests. Und wie eben schon gesagt, muss man da schon einen sehr guten Paniktest haben, um sich damit wohlfühlen zu können mit so einem minus 3. Und bei durchschnittlichen Paniktests hat man dann schon eine sehr hohe Chance, den zu verpatzen. Und bei sowas wie 7 plus Paniktests, muss ich kurz rechnen, ich glaube, ist man bei 5 Sechstel, dass man ihn verpatzt. Das heißt 83% ungefähr. Und dann kriegt man auch den alten Moralwert Panikschaden. Das heißt im Schnitt 3 Wunden dazu. Das in Kombination mit ihrer guten Defensive. Sie können also lange im Kampf bleiben und machen dann konsistent über den Paniktest auch Schaden. Stark. Auch für 8 Punkte finde ich es immer noch stark. Zumal es halt mit dem Intimidating Presence, da es auch anderen Einheiten hilft, die Paniktests an diese Einheit verteilen können, haben sie auch noch diese Unterstützerrolle. Ich glaube, in einigen Listen werden sie vor allem diese Unterstützerrolle haben, obwohl sie selber für sich schon so stark sind. Ja, vielleicht sogar etwas zu viel. Aber das ist jetzt wirklich erster Eindruck. Und wenn ich sowas sage, dann nehmt das vielleicht wirklich ernst. Das muss man dann jetzt halt wirklich ausgiebig testen und kann sich dann halt auch genau in die oder als ge genau richtig oder in die andere Richtung herausstellen. Dann kommen wir nach den Einheiten zu den NCUs. Wir haben zum Glück nicht ganz so viele. Die Folge ist schon relativ lang geworden dafür, da ich dachte, das ist eigentlich die kleinste Fraktion, aber auch bei denen ist halt mittlerweile echt was zusammengekommen. Den High Seneschall lasse ich mal weg. Der hat sich, glaube ich, nicht geändert tatsächlich. Finde ich auch immer noch super. Und wir fangen an mit Peter Baelish, Littlefinger, Master of the Game. Ist auch recht ähnlich geblieben. Jedes Mal, wenn er eine Zone auf dem Taktiksboard einnimmt, dann kann er den Effekt ersetzen durch den Effekt jeder Zone, die noch nicht besetzt ist. Und einmal im Spiel kann er zu Beginn eines Zuges eine Zone auswählen und bis zum Ende der Runde zählt man so, als würde man die Zone kontrollieren. Ich finde es super, dass sie ihn ein bisschen gebufft haben, denn der hatte zwar schon immer einen starken Effekt, aber der hat halt quasi immer nur in Kombination mit anderen Sachen was gebracht. Man musste irgendwie viel bei dem Nachdenken, was prinzipiell ja schon sehr gut ist, aber der Payoff dafür war halt für, dass er 4 Punkte kostet, nie so riesig. Deswegen finde ich es genau richtig, dass er jetzt so angepasst wurde, dass man nochmal einen Effekt hat, auch einen Effekt, wo man nochmal drüber nachdenken muss, weil man entzündet, auch einen Effekt, der auf die Armee mehr zugeschnitten werden kann. Denn bisher stand er irgendwie immer so ein bisschen für sich, war situativ gut, aber es hing nicht nur von meiner Armee ab, sondern auch von der des Gegners. Und ich kann ja mit ihm trotzdem nur auf eine Zone gehen, die frei ist. Das heißt, wenn ich eine Zone unbedingt haben wollte, hätte ich das auch mit jedem anderen NCU haben können. Und den Bonus, den er mir gegeben hat, war quasi nur, dass ich den Effekt, den ich haben wollte, jetzt auch haben konnte. Und das sind halt auf dem Taktik-Sport ziemlich generische Effekte, die mit meiner Armee eigentlich nichts zu tun haben. Insofern hat man jetzt aber die Möglichkeit, dass da er ja bei dem Wählen der Zone, die er man bis zum Ende der Runde kontrolliert, jede beliebige Zone wählen kann, tatsächlich das und nicht nur unbesetzte, das auf die Armee zuschneidern kann. Das heißt, wenn ich jetzt viel mit Einheiten, die gerne den Geldsack haben, wie zum Beispiel die Hedge Knights und dann gibt es auch noch Attachments, bei denen das so ist, arbeite, kann ich ihn zum Beispiel mitnehmen um eine Runde und also jetzt ist die Frage, wie das in 2021 sein wird mit der Rundenanzahl. Früher war es ja oft so, dass es vielleicht nur 4 Runden gab und die erste Runde war hauptsächlich Manövern. Da konnte ich schon mal eine von den 3 anderen wichtigen Runden, habe ich in meiner Armee auf voll Power. Und in den anderen Runden bin ich vielleicht erster Spieler und wenn ich es so sehr brauche, kann ich die Zone selber nehmen. Und so hat man dann quasi, kann man seine Armee darum aufbauen und dann wirklich sicherstellen, dass für einen Großteil der wichtigen Runden des Spiels man diese Zone kontrolliert. Oder man kann sich sogar Zeit lassen, sie selber einzunehmen, da man das ja am Anfang jedes Zuges sich entscheiden kann. Kann auch gucken, ob der Gegner sie nimmt. Ist also sehr Master of the Game mäßig. Gefällt mir thematisch gut, gefällt mir vom Spieldesign her gut. Ja. Aber bevor ich mich noch mehr in Schwärmereien verliere, gehen wir weiter. Next ist Roose Bolton und der ist wirklich furchteinflößend geworden. Der beginnt das Spiel mit 3 Order Token und wenn man ihn aktiviert, kann man einen dieser Order Token ausgeben, um eine gegnerische Einheit Panik zu machen. Das heißt, man hat einfach schon mal den Effekt, 3 Panik Token zu aktivieren, wobei es halt ist, wenn er aktiviert, das heißt quasi einen pro Runde. Kurz noch, die kosten alle 4 Punkte. Wir haben nachher noch 2, die 5 Punkte kosten. Sowohl PT als auch Bruce, als auch die nächsten kosten 4 Punkte. Finde ich einen starken Effekt. Vor allem, weil man damit so einer Liste, die auf Panik setzt, noch deutlich mehr Konsistenz reinbringen kann. Und er hat auch noch einen zweiten Effekt. Wenn man eine Zone besetzt auf dem Taktiksboard, kann man den Effekt ersetzen durch eine feindliche Einheit macht einen Paniktest. Das heißt, man hat fast die Krone, nur dass es nicht mit minus 1 ist, aber durch so ein Intimidating Presence oder so kann man halt auch wieder das minus 1 hinbekommen. Finde ich super für Paniklisten. Finde ich auch stark für die 4 Punkte, aber nicht unbedingt zu stark. Man kann halt sehr viel drumherum aufbauen, weil er unterstützt einerseits mit dem Panik-Token und andererseits kann er die Effekte wie Intimidating Presence von anderen Einheiten da noch mehr Wert herauskitzeln, indem man mehr Paniktests machen lässt. Gerade wenn man jetzt wirklich eine panikschwere Liste spielt, kann man halt mit einem anderen NCU die Krone nehmen. Die Krone war meistens ja sowas, was nicht so oft besetzt wurde. Das heißt, entweder ist man tatsächlich erster Spieler und kann sie nehmen, oder der Gegner muss sie halt einem schon blockieren, damit man sie nicht nimmt. Und dann kann man noch Ruse irgendwie gegen Ende setzen auf dem Feld, dass man vielleicht einen der Effekt nicht interessiert und nochmal einen Paniktest ziehen. Und dadurch kommen dann zusammen mit dem Paniktest, den man sowieso schon machen muss, doch schon eine deutlich höhere Anzahl an Paniktests, als jetzt im normalen Spiel sein würde, zustande. Also gefällt mir gut. Tycho Nestoris hat sich nicht verändert. Im Spiel zu Beginn eines Zuges kann man 5 Wunden in irgendwelchen Einheiten wieder, in irgendwelchen freundlichen Einheiten wiederherstellen. Ähm, Ich weiß noch nicht so, ob das reicht, tatsächlich. Der wurde zwar vor dem Update schon gespielt und in dem Update sind ja einige Sachen ein bisschen runter geregelt worden, wobei NCUs sind, zumindest die 4-Punkte-NCUs, eher nach oben angepasst worden von meinem Eindruck bisher. Deswegen habe ich etwas die Sorge, dass er jetzt unten rausfallen könnte. Klar, 5 Wunden auf einmal sind cool. Meistens will man die ja in einer Einheit auch herstellen, damit die wirklich wieder eine gute Überlebenschance bekommt. Ja, jetzt ist halt keine Änderung. Insofern ist es für mich jetzt erstmal wenig spannend und muss man dann mal schauen, wie er sich im Vergleich zu den anderen jetzt entwickelt. Als nächstes Warder Frey, nur noch 4 Punkte und der ist tatsächlich ziemlich interessant geworden. The Late Warder Frey heißt jetzt seine Fähigkeit und er ist wirklich, wartet ganz zum Schluss, bis er sich überlegt, was er machen musste, denn man darf Warder nur noch aktivieren, wenn man nichts anderes mehr zum Aktivieren hat. Das heißt auch schon mal als Tipp, Warder eignet sich nur noch sehr bedingt für 3 NCU-Listen. Es sei denn, man weiß, dass der Gegner 2 NCUs spielt. Denn seine Fähigkeiten sind auch beide auf, wenn er eine Zone oder ja, seine Fähigkeit ist auch, wenn er eine Zone claimt, beschränkt. Und das kann man halt nicht, wenn der Gegner auch 3 NCUs hat und man selber hat 3 NCUs und der Gegner hat seine 3 alle benutzt. Und er wird sehr sicher seine 3 alle benutzt haben, bevor ihr alle eure anderen Einheiten aktiviert habt. Sonst habt ihr ganz andere Probleme vermutlich. Das heißt, entweder man kann sagen, ich spiele in einer 3-NCU-Liste. In dem normalen 2-Listen-Turnierformat kann ich die Liste dann aber eigentlich nur spielen, wenn ich entweder so komfortabel damit bin, dass ich mit einem NCU weniger spiele, praktisch, oder wenn der Gegner in beiden Listen nur 2 NCUs hat. Man wird jetzt natürlich gucken müssen, wie sich das mit den Änderungen zu NCU Commander, es gibt sie nicht mehr, und es ist fast keine 3-Punkte-NCUs mehr gibt, mit der Meta entwickelt, ob man vielleicht sagen kann, ob man überhaupt selber noch 3 spielen möchte mit Warder, oder ob es tatsächlich so selten ist, dass man sagt, mein Gegner hat sehr wahrscheinlich sowieso nur 2 NCUs, dann kann ich auch 3 mit Warder spielen. Aber ist halt was, wo man wirklich gut drüber nachdenken muss. Jetzt aber zu seiner Fähigkeit, die tatsächlich was Positives ihm auch gibt. Wenn er eine Zone besetzt auf dem Texas Board, kann man den Effekt ersetzen mit jedem anderen Effekt einer Zone. Das heißt, das ist quasi so der Spiegel P-Tier, nur das P-Tier kann nur eine unbesetzte Zone Zoneneffekt nehmen für sein Ersetzen. Das heißt, den will man eigentlich, wenn noch nicht so viel auf dem Tech-Spot steht, schon spielen. Warder spielt man ganz am Ende und kann einfach jeden Effekt bekommen. Ist schon mal ziemlich stark. Man kann halt am Ende sich genau das nehmen, was man braucht, aber ja. Also ich bin noch nicht so überzeugt, wie ihr vielleicht merkt. Ein weiterer Nachteil von ihm ist halt auch, wenn er ganz am Ende erst gesetzt wird, bringt einem die Zone, die er besetzt, halt nichts mehr für Karten oder Einheitsfähigkeiten, die von den Zonen triggern. Das heißt, wenn man ihn in einer 2-NCU-Liste spielt, hat man nur eine Zone fürs ganze Spiel. Das muss man natürlich schon ziemlich gut bedenken. Dafür ist es natürlich schön, irgendwie gesehen zu haben, wie sich das Spiel entwickelt hat und dann noch die freie Auswahl zu haben, was man macht. Oft wird man vermutlich die freie Attacke machen. Gerade wenn man mehr Aktivierungen hat, kommt man dann jedes Mal quasi auf so eine Doppelattacke, wenn man in der nächsten Runde den ersten Zug hat. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob sich das tatsächlich lohnt insgesamt. Aber ich fände es schon sehr interessant, dagegen zu spielen. Vor allem, weil noch eine zweite Fähigkeit dazu kommt, nämlich wenn man die Krone nimmt, was natürlich heißt, dass sowohl man selbst als auch der Gegner für die ganze Runde quasi die Krone freigelassen hat. Das heißt, es gibt, also der Gegner kann es halt einfach verhindern, indem er die Krone nimmt. Kann er den Effekt ersetzen durch ein Gegner bekommt ein Weakened Token. Eine freundliche Einheit stellt zwei Wunden wieder her. Das ist schon mal ziemlich cool vom Effekt her. Also ist dann insgesamt, glaube ich, würde ich sagen, ist schon vergleichbar mit einer anderen Zone, so von der Stärke her. Und man wird zu Beginn der nächsten Runde der erste Spieler. Das heißt, man hat in der nächsten Runde den ersten Zug. Das gab es bisher noch nicht, dass da eingegriffen wurde. Deswegen finde ich es schwierig, das zu beurteilen, wie stark das ist. Aber abgesehen von den ersten zwei Runden, würde ich jetzt sagen, und man muss ja den Effekt nicht nehmen, also es ist ja freiwillig, es ist schon gut, den ersten Zug zu haben. Dann kann man nochmal eine Attacke machen. Man kann dadurch vielleicht die Pläne vom Gegner am besten zerstören, wobei man sagen muss, der Gegner wusste ja, worauf er sich einlässt, wenn er die Krone freilässt für Walder. Man kann vielleicht noch eine Einheit zerstören und zwingt da durch diese Möglichkeiten den Gegner halt vielleicht die Krone Walder wegzunehmen. Walder ist ja sowieso eigentlich egal, welche Zone er nimmt jetzt, wenn er nicht das hier machen möchte, weil er sich aussuchen kann, welchen Effekt er nimmt. Und um diese zusätzliche Fähigkeit zu verhindern, muss oder will der Gegner dann vielleicht die Krone nehmen, was, wenn er selber keine Panikliste hat oder man selber recht gute Moral in seiner Liste hat, einem dann ziemlich egal ist und er hat quasi seine eigene Aktivierung verschwendet. Also ein sehr interessantes Design. Ich bin mir noch nicht sicher, ob tatsächlich die Vorteile die Nachteile überwiegen. Denn ich fasse nochmal zusammen, gegen das mit der Krone gibt es halt einfaches Counterplay, auch wenn vielleicht das Counterplay dann schon wieder ein wünschenswerter Effekt ist für einen selbst. Und dann im 3 gegen 3 ist er quasi nutzlos von den NCUs ausgesehen. Und wenn man selber nur zwei NCUs spielt, hat man den riesigen Nachteil, dass man für seine Karten und seine Fähigkeiten nur noch eine Zone besetzen kann und allgemein halt während die quasi vor dem Ende der Runde nur ein NCU setzen kann. Was natürlich auch heißt, der Gegner hat noch mehr Freiheiten auf dem Tactics Board. Und dafür hat man dann den Vorteil, dass man am Ende nochmal genau den Effekt, den man haben möchte, vom Tactics Board sich nehmen kann. Ja, könnt ihr dann selber mal überlegen. Wir haben noch zwei 5-Punkte-NCUs. Einer ist Jaqen H'ghar. Der hat zwei Fähigkeiten, nämlich einmal Choosing a Name. Wenn Jaqen aktiviert, dann kann er seine Fähigkeit mit einer Influence-Fähigkeit von einem anderen freundlichen oder feindlichen NCU ersetzen bis zum Ende der Runde. Das heißt, er kann sich quasi immer, wenn er aktiviert, aussuchen von allen Influence-Fähigkeiten, die gerade in dieser Partie im Spiel sind. Welche hätte ich denn gern? Kostet aber halt auch 5 Punkte. Ist vermutlich ein Punkt mehr als das, was er ersetzt. Dafür die Flexibilität. Finde ich auch ein sehr interessantes Design. Man kann natürlich selber coole Influence Fähigkeiten mitnehmen, würde ich dann auch machen. Da 5 Punkte, um darauf zu setzen, dass der Gegner was Cooles dabei hat, nee, lohnt sich nicht. Also selber was Cooles mitnehmen und sich dann noch freuen, wenn der Gegner was Cooles dabei hat, was vielleicht in der Situation besser passt. Man muss auf jeden Fall nachdenken, das finde ich immer positiv. Und selbst wenn es in der Situation gerade nichts Sinnvolles gibt, hat er noch das zweite, nämlich a Name Given. Die ist selber ein Influence und gibt der Einheit, wo man ihn ranlegt, Precision. Ist jetzt für 5 Punkte nicht so wahnsinnig toll, finde ich, aber ist halt einfach noch ein Ausgleich dafür, dass der andere Effekt ein bisschen davon abhängt, was der Gegner mitbringt. Finde ich vom Design her gut, dass man sagt, selbst, also es federt das Ganze so ein bisschen ab. Selbst wenn du irgendwie in der Situation gerade nichts Gutes hast, hast du immerhin nicht nichts. Und das finde ich vom Design her gut. Das andere 5-Punkte-NCU ist Lord Varys. Der hat immer noch die Fähigkeit Little Birds. Der hat immer noch 4 Order-Tokens, aber die Fähigkeit für die Order-Tokens wurde geändert. Denn es ist jetzt, also es ist immer noch was Reaktives. Aber es ist nicht mehr so, dass man dem Gegner einfach seine NCU-Aktivierung kaputt macht. Was ich allein von dem Design her für gut halte, da es nicht dem Gegner den Spaß verdirbt, sondern einem selber mehr Spaß macht. Und klar, dem Gegner den Spaß verderben durch die Neue-Effekte gehört irgendwie dazu, gehört auch zu Strategiespielen dazu, gehört zu Mensch, ärger dich nicht dazu, aber es muss sich halt irgendwie in einem Rahmen halten. Und ich finde es gut, wenn sie es jetzt etwas runterschrauben und nicht mehr einfach so ein, guck mal, ich habe Wahres. Das heißt, egal was du mit deinen NCUs machst, es besteht die Chance, dass sie nichts machen. Das ist halt einfach zu, also es ist die ganze Zeit präsent gewesen. Das mit dem Zufall macht es halt irgendwie nicht besser, weil ich immer damit rechnen muss, dass es passiert. Dass mein Gegner es sich aussuchen kann, quasi macht es auch nicht besser, weil selbst wenn es dann nicht macht, muss ich vorher schon mein Spiel so angepasst haben, dass es machen würde und dass es klappt. Das heißt, der Hauptschaden war, ist vielleicht dann schon getan, ohne dass er überhaupt was macht. Ja, es war halt einfach zu einfach von der Fähigkeit her. Und jetzt ist es nicht mehr so, dass er mir was wegnimmt, sondern mein Gegner bekommt halt was, wenn er Wahres hat. Und ich muss dann vielleicht aber trotzdem noch drüber nachdenken, denn was mein Gegner bekommt, hängt von der Zone, die ich nehme, ab. Also beziehungsweise, wenn ich jetzt der Wahres-Spieler ist, was ich bekomme, hängt davon ab, was mein Gegner für eine Zone einnimmt. Bei der Krone, dann darf ich auch, nachdem der Gegner abgehandelt hat, ist das jeweils, ein Paniktest veranlassen. Wenn der Gegner den Geldsack nimmt, kann ich 2 Wunden wiederherstellen bei einer Einheit. Wenn der Gegner die Schwerter nimmt, kann ich einer gegnerischen Einheit 3 Hits verpassen. Wenn der Gegner den Brief nimmt, dann kann ich selber eine Taktikkarte ziehen. Und wenn der Gegner die Pferde nimmt, kann ich selber 3 Zoll shiften. Das ist auch eine Sache, die in jetzt 2021 mehr ist, dass man mehr mit Shifts arbeitet, sich also nicht ein kleines Manöver macht, wo man sich vorher drehen kann, sondern nur gerade nach vorne oder gerade zu den Seiten sich bewegen kann. Beziehungsweise ich glaube, man kann sich auch nach hinten bewegen bei einem Shift, nur beim Fernkampf. Oder? Moment. Nee, ich bin, glaube ich, gerade komplett auf der falschen Fährte. Also ich glaube, man darf sich einfach in alle Richtungen, aber halt nur gerade und nicht vorher drehen. Okay. Das heißt, 4-mal im Spiel kriege ich irgendwie eine abgeschwächte Version von einer der Taktikzonen. Ich habe zuerst gedacht, das klingt irgendwie ein bisschen schwach. Dann habe ich aber gedacht, 4 zusätzliche Effekte ist gar nicht so schlecht für 5 Punkte. Es hängt halt davon ab, was der Gegner macht. Man kann es sich nicht aussuchen. Das macht es wieder schwächer. Also wie gesagt, vom Design her finde ich es gut. Finde ich es besser als vorher. Ich weiß noch nicht, ob die 5 Punkte wirklich gerechtfertigt sind dafür. Aber ja, das wird sich dann zeigen. So, das waren die NCUs. Was wir jetzt als nächstes machen, wie gesagt, sind die Commander. Davon gibt es zum Glück wirklich nicht so viele. Das heißt, ich hoffe, wir kommen dann ganz gut noch durch. Langsam wird es auch spät. Deswegen fange ich jetzt auch schnell an mit unserem Stormcrow Captain Dario Naharis. Der hat als Fähigkeit, also es gibt jetzt nur noch Attachments, ist also ein Infanterie-Attachment, hat als Fähigkeit einmal natürlich die Affiliation Stormcrows, hat dann Improved Armaments, was wir irgendwo schon hatten. Solange man den Geldsack kontrolliert, bekommt die Einheit Sundering und wirft die höchsten Attackenwürfel. Das ist zum Beispiel sowas, wo man Petya nehmen könnte. Ne? Sagt für die Runde, wo es jetzt wirklich in den Kampf geht, ja, nehme ich den Geldsack oder also ich zähle so, als würde ich den Geldsack kontrollieren. Alternativ kann man natürlich auch einfach sich mit ihm auf den Geldsack stellen, wenn man als erstes an Zug ist und eine freie Attacke machen. Besonders gut, wenn man damit dann eine Einheit auslöscht und dann kein anderer mehr im Kampf ist, sodass der Gegner die freie Attacke nicht nutzen kann. Genau, also passt, glaube ich, gut mit Petya zusammen. Entweder den Geldsack nehmen und die freie Attacke benutzen. Oder wenn der Gegner, um zu verhindern, dass ich meine coolen Geldsack-Effekte nutze, den Geldsack selber nimmt, kann ich halt immer noch sagen, okay, für die Runde, wo du das jetzt gemacht hast, kontrolliere ich ihn halt einfach Badge. Okay, und Sundering mit höchstem Attackenwürfel, stark, gerade am Ende des Spiels, höchste Attackenwürfel stark. Oder für Berserker, die halt mehr Würfel bekommen. Und er hat noch eine nächste Fähigkeit, nämlich Motivated by Coin. Auch er darf über den Geldsack eine freie Attacke machen. Hier heißt es dann, Dario Naharis Unit darf eine freie Attacke machen. Das heißt, wenn der Gegner die Schwerter nimmt, kann man sich schön auf den Geldsack stellen, auch die freie Attacke machen. Höchste Attackenzahl, Sundering. Finde ich einfach gut. Dann gucken wir seine Taktikkarten an. Sellsword Negotiations, also Söldnerverhandlungen. Wenn ein freundlicher NCU eine Zone einnimmt auf dem Taktikboard, darf man den Effekt ersetzen, dadurch, dass bis zum Ende der Runde man so zählt, als würde man eine Gelser kontrollieren. Das heißt, hier hat man auch wieder ein Tool dafür, seine Effekte und dann halt auch von den Stormcrows andere Effekte und von NCUs, die man für, von Attachments, die man vielleicht noch dabei hat, freizuschalten. Und man darf zusätzlich noch 2 Wunden regenerieren. Und falls es eine Stormcrow-Einheit ist, bei der man die Wunden regeneriert, das heißt, oder die Einheit, wo Dario drin ist, daher die Affiliation hat, bekommt man nochmal eine Wunde für pro zerstörtem Rang dazu. Das heißt, man hat dann 2 oder wenn man schon zerstörte Ringe hat, 3 oder 4 Wunden, die man heilen kann. Zusätzlich dazu, dass man halt den Geldsack kontrolliert. Finde ich eine starke Karte. Gerade wenn man halt die Armee darum aufbaut, wenn man vielleicht noch PT tatsächlich reinnimmt, hat man sehr viele Möglichkeiten, seine Effekte da freizuschalten. Als nächstes Sellsword Bravado. Was auch immer das Bravado bedeuten soll, klingt auf jeden Fall cool. Zu Beginn eines freundlichen Zuges kann man eine freundliche Kampfeinheit als Ziel wählen der Taktikkarte. Diese muss dann einen Moraltest machen. Wenn sie eine Stormcrow-Einheit ist, bekommt man +2 auf den Wurf, was bitter nötig ist bei den Neutralen. Das heißt, ja, okay, er gibt halt einmal die Stormcrow-Affiliation, ne, aber. Ja, der Gegner, also die anderen Einheiten in der Liste sollte vielleicht auch irgendwas drin sein. Auf jeden Fall, wenn man den Moraltest besteht, dann wird ein Gegner in Long Range zu der Einheit, die den Moraltest gemacht, panicked and weakened. Erinnert sehr an Warcry, was ja die Asha bei den Greyjoys hatte, was auch andere haben, habe ich schon gesehen. Man macht halt einen Moraltest und bekommt dann panicked und ich glaube, da ist aber ein Vulnerable Token. Hier ist ein Weakened Token. Man bekommt 2 Token dafür. Ist nicht schlecht. Das Problem ist halt, man kann den Moraltest verpatzen und da hat man überhaupt nichts von der Karte. +2 ist okay. Aber Die haben halt schlechte Moralwerte, die Neutralen. Dario in eine Einheit mit einem guten Moralwert zu setzen, sehe ich bei den Neutralen jetzt nicht so, denn was haben wir da? Okay, Dervishes. Ja, könnte Sinn ergeben. Da hat man einen Vierer Moralwert dafür, für den Test. Das ist schon ganz gut. Muss man sich mal überlegen. Will man den in Dervishes reinsetzen? Dafür muss ich mir Dervishes jetzt nochmal genau angucken. Er hatte höchste Attackenanzahl und Sundering. Wenn man den Geldsack hat, Dervishes haben. Ja, würde ihnen auf jeden Fall helfen. Das Motivated by Coin würde sich dann doppeln. Sie verteilen halt selber schon Panicked und Weakened, wenn sie in der Flanke oder am Rücken sind, aber das andere kann man ja benutzen, um andere freundliche Einheiten zu unterstützen. Und ich sehe gerade, die Stormcrow Dervishes haben selber nur einen 7 plus Moralwert. Okay, dann erübrigt sich das Ganze. Man hätte halt quasi, wenn ich das jetzt richtig überblicke, nur die Blackguards tatsächlich, die den 6er Moralwert hätten. Und die anderen 7, na, dann ist man bei einer 5. Da sind wir wieder bei dem, die Bastard Girls. Moment mal. Ihr seht, dass ich die Folge nicht so vorbereitet habe, wie ich andere Folgen vorbereiten würde. Da ich nicht die Zeit dazu habe, mir jetzt für alles das wirklich im Detail durchzulesen, zu überlegen. Und vielleicht es auch gar nicht so sinnvoll wäre, weil ich halt keine Spielerfahrung damit habe. In Bastard Girls, okay, da höchste Attackenanzahl bringt bei denen halt nicht so viel. Aber Sundering ist schon mal nicht schlecht. Sie können, da muss ich jetzt wieder bei Dario nachgucken, ob Motivated by Coin bringt irgendeine Attacke. Das heißt, sie können dann auch vom Geldsack aus ihre Doppelaktivierung zünden. Kleiner Hinweis, weil ich schon gesehen habe, bei den Starks, Roderick kann einen Order-Token von der Einheit entfernen, was halt bei denen schon ziemlich gut ist, wenn sie zwei normale Attacken bekommen, weil sie dann quasi, zumindest wenn wir sie was auslöschen, können sie schießen, reinchargen. Wenn das ausgelöscht wird, Roderick entfernt den Order-Token, können nochmal schießen, nochmal chargen, was halt schon stark ist. Da sehe ich hier schon eine ganz coole Kombination, weil man halt quasi über den Geldsack oder über die Schwerter schießen, chargen kann. Am besten über den Geldsack natürlich. Man bekommt immerhin auf der Nahkampfattacke das Sundering, hat dann also da Sundering, Wishes, Vulnerable Token durch die Fernkampfattacke, kann dann, wenn die Einheit ausgelöscht wird, halt nochmal mit der normalen Aktivierung und nochmal den Boni angreifen. Ja, hört sich nicht schlecht an. Ist eine Idee wert. Und da wäre dann halt, so kam ich ja eigentlich darauf, das Cell Sword Bravado können sie halt mit einem 3 plus Moralwert, das ist dann schon für mich sicher genug, in Panicked und in Weakened verteilen auf eine Einheit in Long Range. Was natürlich für sie auch cool ist, wenn sie das auf einen Gegner machen, denn Panic mit Wishes, super. Weakened, wenn man nur einen 6 plus Verteidigungswurf hat, auch super. Ja. Ist glaube ich, was möglich. So, und als letzte Karte hat er dann noch Reckless Strikes. Wenn man eine Attacke macht, bekommt man Critical Blow und Precision. Und bekommt aber für jeden Wurf, den man nicht trifft, nach der Attacke eine Wunde. Oder ne, Moment. Nicht nach der Attacke, sondern sofort, glaube ich, wenn man die Attackenwürfe gewürfelt hat. Und wenn man eine Stormcrow-Einheit damit Buff, dann darf sie auch noch ihren höchsten Attackenwürfel nehmen. Da kann man dann natürlich mit den Buster Girls die Killer-Kombo raushauen, wobei die halt auch nur 6 Würfel haben. Das heißt, Critical Blow und Precision sind dann nicht ganz so interessant, wo, aber immer noch stark. Aber wenn man nur 6 Würfel hat, bekommt man auch selber nicht so viel Schaden. Wobei bei denen ja, okay, die sterben halt auch selber schnell. Insgesamt haben wir eine defensive Karte, die Wunden heilen kann und uns den Geldsack gibt. Wir haben eine Karte, die Token ausgibt, und zwar Panicked und Weaken. Also sowohl offensiv als auch ein bisschen defensiv. Und wir haben eine offensive Karte, die ja, sehr rücksichtslos unseren Schadensoutput erhöht und uns dafür ein bisschen Schaden macht. Insgesamt spielt er halt auf jeden Fall gerade mit dem Kater, die uns den Geldsack gibt, das Sellsword Negotiations in dieses Thema Geldsack halten. Und ich glaube, das ist eine interessante Listenidee, die man damit aufbauen kann, was sich dann auch relativ unique, wie auch immer man das auf Deutsch sagt, anfühlt. Über die Spielstärke kann ich jetzt halt einfach noch erst wenig sagen. Aber gefällt mir vom Design her gut. Als nächsten Commander schauen wir uns Ramsay Snow an. Der hat sich etwas geändert. Der hat jetzt natürlich immer noch die Appellation House Bolton, aber das neue Horrific Visage, das wir ja in den Black Arts schon hatten, finde ich etwas schade, dass sich das da überschneidet, weil ich habe ja, okay, ich habe 3 House Bolton-Einheiten, aber gerade irgendwie die eine, die ein bisschen stabiler ist, wo es ich also sagen würde, da könnte ich doch mal einen Commander reinstellen, dann überlebt er vielleicht auch ein bisschen. Ja, da bringt er halt quasi nichts drin, weil er nur die Fähigkeit duplizieren würde. Finde ich schade vom Design oder vom, ja, ist das Design? Ja, vom Design her. Genau. Ich gehe schon mal auf Theon ein, auch wenn er eigentlich ein Attachment ist. Der kostet jetzt einen Punkt. Das finde ich eine super Entscheidung, da es einen beim Listenspielen vor eine Wahrheit stellt. Außerdem macht es das Ganze ein bisschen einfacher zu balancen, da man jetzt Ramsay quasi nicht dann Theon auch noch mit einberechnen muss, dass er halt quasi eigentlich ein bisschen stärker ist, man deswegen vielleicht die Taktikkarten etwas schwächer machen kann, sondern man kann Ramsay so designen, wie man ihn designen will, und Theon kann man sich dann für einen Punkt dazu kaufen oder kann es halt auch lassen. Theon hat fast die gleiche Fähigkeit immer noch. Es ist jetzt aber zu Beginn eines beliebigen Zuges. Und okay, es hat sich eigentlich schon ziemlich geändert. Alle feindlichen Einheiten in kurzer Reichweite werden panisch. Ist stark. Bringt jetzt halt ein bisschen später erst was, weil man quasi schon im Nahkampf drinne sein muss. Das beißt sich wieder was damit, dass wir uns in Cutthroats oder in Buster Girls befinden. Denn wenn, ja, das ist echt etwas schade vom Design her, dass der nicht so richtig in die Blackguard passt. Sonst hätte man die Blackguards gut nach vorne schieben können. So richtig schön in der Mitte des Spielfelds und dann halt oh, 2 Einheiten panisch machen pro Runde. Wäre schon cool gewesen. So muss man halt hoffen, dass die Einheit, wo er drin steht, lange genug überlebt, damit es sich lohnt, Theon mitzunehmen. Genau. Und sterben tut er auch nur noch auf einer 6. Das freut ihn, das freut den, der ihn aufstellt. Man hofft dann einfach, dass nicht passiert. Aber wenn man einmal 2 Panik-Token ausgeteilt hat, lohnt sich das schon für einen Punkt? Aber wenn man es zweimal gemacht hat, auf jeden Fall. Okay. kommen wir zu den Taktikkarten. Our Blades are sharp. Ist jetzt so bei einer Attacke vor den Würfeln. Man bekommt einen Panic-Token auf den Verteidiger und Precision. Nein, andersrum. Entschuldigung, Entschuldigung. Lesen und Übersetzen sollte man können. Wenn der Gegner panisch ist, bekommt man Precision. Und wenn der Gegner panisch ist und man selber ist eine House-Bulletin-Einheit, dann darf man noch seine Attackenwürfel neu würfeln. Was in der Kombination mit Precision natürlich schon ziemlich gut ist. Die neu würfeln oder was sehr hilfreich ist, Precision quasi erst gut macht, da man bei dem Neuwürfeln natürlich auf deutlich mehr Sechsen kommt. Bringt einem aber halt auch wieder nur was, wenn man nicht durch den Charge schon eh hätte neu würfeln dürfen. Ist natürlich gut mit Theon kombiniert, wenn man schon im Kampf ist. Zu Beginn des Zuges kann man Theon zündeln, man macht die Attacke, kann die Karte spielen, hat seinen Panik-Token drauf, bekommt Precision und da es ja auch durch Affiliation eine House-Bolton-Einheit ist, seinen Rerolls. Und dann, ja, kann man schon gut Schaden dadurch zusätzlich machen. Gerade gegen Gegner mit einer höheren Verteidigung, aber vielleicht schlechterer Moral. Kann man dann halt wirklich Wunden durchboxen mit Precision. Vielleicht zwei, mit dem Paniktester noch zwei. Ist man schon mal einen Schritt weiter vorne. Aber ja, ich überlege gerade wieder so: Cutthroats bekommen halt im Idealfall auch ihre Reroll sowieso schon durch ihre eigene Fähigkeit. Synergiert damit also nicht so hundertprozentig. Bastard Girls wollen halt chargen sowieso. Bekommen dann halt auch die Rerolls. Ja. Widerspricht sich, finde ich, auch wieder so ein bisschen mit den Fähigkeiten der Einheit. Cruel Methods. Zu Beginn eines Zuges darf man eine feindliche Kampfeinheit wählen, einen Panik-Token von ihr ausgeben und dann zwischen zwei Dingen wählen. Zwei aus drei Sachen auswählen. Einmal darf eine freundliche Hausboten-Einheit in langer Reichweite zwei Wunden wiederherstellen. Der Gegner wird vulnerable oder als drittes der Gegner wird weakened. Das heißt, man hat quasi auch wieder zwei Token drauflegen, wobei man einen Token runternehmen muss. Ist also im Endeffekt ein Token mehr oder man kann halt einen Token tauschen, Panik-Token in einen der anderen beiden. Und zwei Wunden wiederherstellen. Finde ich nett, aber ist halt nicht der Super-Effekt. Ich muss einen Token ausgeben, ich habe Kosten und das, was ich dafür bekomme, sind zwei kleine Effekte, würde ich sagen. Ist also zusammen ein kleiner Effekt quasi für eine Taktikkarte, finde ich eher schwach. Sadistic Games kommt als nächstes zu Beginn eines feindlichen Zuges. Darf der Gegner wählen, ich glaube, genau, ob eine Einheit, die man dann wiederum selber wählen darf, als Ramsey-Spieler, oder zwei Einheiten einen Panik-Token bekommen. Genau, und der Gegner wählt quasi zuerst, ich wähle, dass du mir zwei Panik-Token gibst und dann darf ich aussuchen, welche Einheiten das bekommen soll. Oder als zweiten Effekt kann ich mir auch aussuchen, dass eine Einheit des Gegners zwei Hits bekommt plus ein Hit für jeden Rang in einer House-Bolton-Einheit, die im Kampf mit dieser Einheit ist. Das heißt, wenn ich, da können schon ziemlich Ränge zusammenkommen, schon ziemlich Hits zusammenkommen. Wenn ich mit zwei von meinen Einheiten noch im Kampf bin und die haben insgesamt, sagen wir mal, vier Ränge noch, kommen halt nochmal zu den zwei Hits, vier dazu sind sechs und dann ich ja aussuchen darf, welche Einheit das ist, die die Hits bekommen soll, kann ich halt die Einheit auswählen, die mit vielen Hausboten-Einheiten im Kampf ist und dann gibt es auch die vielen Hits. Das heißt, dass ich glaube, in der alten Version waren es einfach nur irgendwie 2 plus D3 Hits oder so. Ich finde es jetzt tatsächlich stärker. Beziehungsweise mehr in die Richtung, dass der Gegner dann sich doch überlegt, die Panik-Token zu nehmen. Und die können halt auch wirklich wehtun. Ja, also die Karte finde ich schon. Hier bekommt man halt auf jeden Fall die zwei Panik-Token. Sind zwei Panik-Token. Panik-Token ist ja auch das, was man bei einer Bolton-Armee vielleicht am meisten möchte. Synergiert dann auch mit den anderen beiden Taktikkarten. Oder der Gegner muss halt die Hits nehmen und da kann ich es auch wieder selber so beeinflussen, dass es wirklich viele Hits werden. Die finde ich also gut. Insgesamt muss ich aber leider sagen, bei Ramsay finde ich die Fähigkeit vom Attachment doof, einfach in Kombination mit der Einheitenauswahl, die man hat. Und die Taktikkarten sind okay, überzeugen mich aber von der Spielstärke her nicht insgesamt. Das heißt, wir gehen schnell zum nächsten Commander weiter. Zu seinem Papa, Roose Bolton. Der hat als Fähigkeit natürlich auch Affiliation House Bolton und a Spread 4. Das ist, glaube ich, das, was Ramsay vorher hatte. So ungefähr. Nämlich, wenn man einen Gegner hat im Kampf mit einem selbst, der einen Paniktest verpatzt, dann darf man einen anderen Gegner in lange Reichweite. Ich weiß jetzt nicht genau, da steht auf this unit. Ob das meine Einheit oder die, die im Kampf ist, wird meistens vermutlich egal sein. Und die muss einen Paniktest machen. Und zwar mit minus 1 pro Rang, der in der Einheit, wo Ruß drin steht, noch ist. Ihr habt vielleicht schon gemerkt, es ist sehr viel jetzt mit so, wie viele Ränge irgendwo noch sind. Das im Gegensatz zu, ich mache einfach mal W3 oder ich mache einfach mal minus 1, minus 2. Das finde ich prinzipiell sehr cool, da das so den Zufall ein bisschen weiter rausnimmt. Gerade wenn es, also bei Paniktest ist halt immer dann noch Zufall, ob man ihn besteht oder nicht. Aber gerade wenn es irgendwie um Wunden oder um Hits geht, nimmt man quasi schon mal eine Stufe des Zufalls raus. Und die Spieler können besser vorberechnen, wie ihre Chancen sind. Und das finde ich prinzipiell von einem kompetitiven Standpunkt her gut. Vor allem, weil man es halt auch noch selber beeinflussen kann. Und ja, man weiß einfach mehr, was man bekommt. Aber das macht es teilweise etwas schwieriger, das zu erklären, weil man so die Einheit und wann der so und so viele Ranks, da muss man das, was im Spiel vermutlich überhaupt kein Problem ist, aber jetzt beim Vorstellen finde ich es schwierig. Genau. Also, eine Einheit mit mir im Kampf verpatzt einen Paniktest. Da muss eine andere Einheit vom Gegner in Long Range einen Paniktest machen, bekommt minus 1 pro Rang, der noch in Ruse Einheit vorhanden ist. Und sie bekommt plus eine Wunde, falls sie ihn verpatzt. Aber nur wirklich plus eine Wunde, nicht plus eine Wunde mit Rängen und so. Ja, ist halt einfach zusätzlicher Panikschaden, kurz gefasst. Und natürlich eine starke Fähigkeit. Denn Paniktest mit minus mindestens ja minus 1, denn ich habe sowieso immer noch einen Rang übrig. Vielleicht sogar minus 2 oder minus 3. Zusammen mit vielleicht einem Hausbeuten Flayed Man, minus 1 Intimidating Presence, was auch nochmal plus eine Wunde gibt. Fies. Und er selber hat dann auch noch Intimidating Presence. Das heißt, auch fies für die Einheit, wo er drin steht. Und den kann man halt wirklich gut in die Blackguards reinsetzen. Das synergiert hervorragend. Okay, die Affiliation verliert man, also bringt einem dann halt nichts, aber der Gegner greift sie an, bekommt einen Paniktest mit minus 3, mit minus 4, wegen dem Horrific Visage, wenn ich noch drei Ringe habe, nämlich minus 3 durch Horrific Visage. Minus 1 durch Intimidating Presence. Da ist schon sehr wahrscheinlich, dass er den verpatzt. Bekommt dann plus eine Wunde Müsste es sein, ne, weil das Horrific Visage gibt keine zusätzlichen Wunden, genau. Ich musste gerade wieder ein bisschen hin und her springen. Und dann darf ich wen anderes einen Paniktest machen lassen. Auch wieder mit minus 3 vermutlich. Und der bekommt auch wieder eine zusätzliche Wunde. Also das ist schon sehr schön von der Kombination her. Als Taktikkarten haben wir dann A Flayed Man Has No Secret. Wenn eine Einheit von einer Fähigkeit oder Taktikkarte als Ziel gewählt wird, dann darf man einen Condition Token von einer feindlichen Einheit in Long Range von dieser Einheit, die als Ziel gewählt wurde, entfernen und cancelt dafür den Effekt der Fähigkeit oder der Taktikkarte. Alpha Controller hier tatsächlich hartes Denial. Du kannst deine Fähigkeit oder deine Taktikkarte einfach nicht benutzen. Und sehr flexibel. Ich muss erst in dem Moment, wenn ich weiß, welche Fähigkeit oder Taktikkarte das ist, entscheiden. Und ich kann von irgendeiner Einheit in Long Range irgendeinen Condition Token ausgeben. Finde ich stark. Sehr stark. Ist fast wie ein Counterplot, nur das Counterplot muss ich halt würfeln. Und hier kann ich einfach einen Condition Token ausgeben. Und ich habe sogar nicht nur Taktikkarten, die ich canceln kann, sondern auch Fähigkeiten. Und da gehören dann auch Order dazu, also finde ich wirklich stark. Fear Keeps a Man Alive ist die zweite Taktikkarte. Wenn eine feindliche Einheit einen Paniktest verpatzt, dann darf man eine beliebige Anzahl an freundlichen House-Bolton-Einheiten in langer Reichweite von der Einheit, die verpatzt hat, vermutlich wählen. Und die darf für jede Wunde, die durch den Paniktest verursacht wurde, eine Wunde wiederherstellen. Das heißt, ich gucke, wie viele Wunden wurden durch den Paniktest verursacht. 2 oder 3 zum Beispiel. Sagen wir mal 3, dann darf ich in House-Bolton-Einheiten in langer Reichweite insgesamt 3 Wunden wiederherstellen. Ist ein bisschen wie das Fealty to the Crown von den Lannistern, zumindest früher war. Jetzt ist Panik natürlich etwas runter, man hat keinen Bonuseffekt, dass man noch ein +2 darauf bekommt. Aber mit etwas Hilfe, vielleicht auch in einer Lannister-Liste oder so, kann man den Panikschaden schon recht hoch treiben und dann bekommt man hiermit auch einen guten Heileffekt. Man kann es aufteilen, das ist gut. Gerade da jetzt so viele Effekte mit den Rängen spielen, kann ich dann gucken, dass ich irgendwie gerade irgendwie vielleicht auf 2 Einheiten sogar einen Rang wieder mehr bekomme. Finde ich nicht so gut wie die erste Karte, aber auch auf jeden Fall gut. Whispered Threats, also geflüsterte Drohungen, wenn ein feindlicher NCU aktiviert. Falls das NCU dann eine Zone auf dem Taktikspot einnimmt, dann darf ich eine Einheit Vulnerable machen und eine Einheit vom Gegner Panic machen. Joa, ist auf jeden Fall sehr passend zum Namen, vor allem weil da halt steht, falls der eine Zone nimmt, das heißt, der Gegner kann sich halt natürlich auch entscheiden, einfach nicht aufs Taktikboard zu gehen, wodurch man dann natürlich auch einen schönen Vorteil hat. Ansonsten hat man 2 Token, die man sogar aufteilen kann auf unterschiedliche Einheiten. Synergiert gut mit dem A Flayed Man Has No Secret, finde ich also insgesamt gut. Insgesamt finde ich auch Ruse mit den Taktikkarten und dem Attachment zusammen, auch mit der Synergie mit den Blackguards. Und es gibt natürlich auch noch andere Einheiten, die Horrific Visage haben in anderen Fraktionen oder Möglichkeit, Paniktests zu verteilen. Sehr gelungen. Der geht halt wirklich sehr aufs Panikthema. Und hat aber auch noch das Denial mit drin, hat ein bisschen Token mit drin und ein bisschen Heilen. Also finde ich alles in allem ein sehr rundes Design. Als letzten Commander haben wir dann Vargo Hoad von den Bloody Mamas. Der hat natürlich die Affiliation für die Bloody Mamas, hat einen Befehl Threaten. Wenn diese Einheit aktiviert, dann wird eine Einheit in Long Range weakened. Ich glaube, das hieß früher Intimidation, Intimidate Presence, sowas in der Art. Und er hat Sadistic Mutilation, also sadistische Verstümmelung, nachdem eine oder nachdem seine Einheit eine Attacke gemacht hat, kann man ein Weakened Token vom Gegner entfernen und dafür ein Infanterie-Attachment aus der Einheit des Gegners zerstören. Ich glaube, das hat sehr vielen Leuten schon, als sie das in seiner Attachment-Version gesehen haben, zu der wir nachher noch kommen werden, sehr viel Angst gemacht. Wie gesagt, Simon möchte Attachments, habe ich das Gefühl, etwas pushen. Sie haben aber auch schon einige Fähigkeiten verteilt, mit denen man Attachments dann auch töten kann. Finde ich sehr interessant zu sehen, wie sich die Balance dazwischen einspielen wird. Erstmal schauen wir uns jetzt aber die Taktikkarten an. Also vielleicht noch, wenn die Einheit aktiviert, kann man Weekend Token verteilen. Das heißt, ich aktiviere, lege auf meinen Gegner Weekend Token und dann kann ich ein Attachment töten, indem ich den Weekend Token entferne. Und dass ich das nur einmal pro Runde machen kann, ist jetzt nicht so die Mega-Einheit, Mega-Einschränkung, denn mit wie vielen Einheiten die Attachments haben, unterschiedliche kämpfe ich denn in einer Runde. Ja, also es ist schon eine ziemlich sichere Sache. Was vielleicht dann auch wieder ein Teil ist, wieso manche Leute es doof finden. The Crippler's Infamy. Wenn eine feindliche Einheit einen Paniktest macht, bevor die Würfel geworfen werden, dann kann ich, falls der Gegner den Paniktest verpatzt, also ich muss erstmal die Karte spielen und falls der Gegner den Paniktest verpatzt, dann kann ich einen Weakened Token ausgeben, damit er zwei zusätzliche Wunden bekommt. Und falls er mit einer Bloody Mama Einheit im Kampf ist, bekommt er minus 2 auf den Paniktestwurf. Ja, also ich kann quasi die Karte einfach als minus 2 auf den Paniktestwurf spielen. Da muss ich aber auch schon mit einer Bloody Mana-Einheit ihn im Kampf haben. Und ich habe dann noch die zusätzliche Option, einen Weakened Token für 2 Wunden auszugeben. Was okay ist, also 2 Wunden sind. Ja, okay, mit dem Bloody Mama sind halt auch Weekend Token wiederum sehr gut. Wenn ich ein verstümmeln möchte, sind Weekend Token auch sehr gut. Finde ich insgesamt auch etwas schwach auf der Brust, die Karte. Wenn man einerseits die Einschränkung hat, man muss von dem Bloody Mama Einheit dran haben, hat dann das minus 2 nur, was ein eher schwacher Effekt ist. Ja, finde ich eher schwach, die Karte. Careless Aggression ist die zweite. Zu Beginn der Runde kann man eine freundliche Kampfeinheit als Ziel wählen und diese darf dann eine Attackenaktion machen. Nachdem man die Attacke beendet hat, darf der Gegner eine NCU aktivieren, eine Nicht-Kampfeinheit also. Interessant finde ich. Man bekommt eine freie Attacke zu Beginn der Runde. Das erinnert etwas an Ramseys alte Karte. Und dafür darf danach ein NCU aktivieren. Was dann ja quasi auch heißt, das ist dann aktiviert für die Runde. Das heißt, das ist eigentlich nur vorgezogen. Das kann mir gerade, wenn es eine Runde ist, wo mein Gegner sowieso den ersten Zug hat, okay, dann hat er dann eine Doppelaktivierung. Kann schon fiese Sachen damit machen. Finde ich interessant. Finde ich schwierig zu beurteilen. Aber prinzipiell ist es auch in vielen Situationen nicht schlecht, wenn ich dadurch dann am Ende den dass mein Gegner quasi am Anfang der Doppelaktivierung hatte. Er hat dann ja quasi eine dreifache. Ja, okay, ich habe die Attacke dazwischen. Wenn man. Ich kann ja auch mit einem. Da ist wieder so ein Fernkampf, was hier vielleicht ganz gut ist, was vielleicht unterschätzt wird. Ich kann eine freie Fernkampfattacke machen. Wenn mein Gegner keinen Fernkampf hat, kann er auf dem Tactics Board noch nicht so viel anfangen, weil er die freie Attacke nicht nutzen kann. Ist auf jeden Fall interessant. Bin ich mir noch nicht so sicher. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich davon halten soll. Aber das macht ja Spaß auf mehr. Also, ich finde es gut, dass bei einigen Sachen das tatsächlich schwierig zu beurteilen ist. Zeigt, dass was Neues ist, wo man noch nicht so Erfahrung mit hat. Ja, finde ich interessant. Gehen wir aber erstmal weiter zur nächsten Karte, Exploit Weakness. Wenn eine freundliche Einheit eine Attacke macht, bevor man die Würfel wirft, darf man einen Weaken-Token vom Gegner ausgeben und dafür wird er dann Panicked und Vulnerable. Und falls die angreifende Einheit eine Bloody Mama-Einheit ist, darf man auch noch seine Attackenwürfel neu würfeln. Hier gibt man quasi Defensive auf und bekommt dafür die volle Offensive. Gerade wenn man schon im Kampf ist, erhöht das Schadenspotenzial schon ziemlich. Man hat die Rerolls für seine eigenen Attackenwürfel, man hat durch das Vulnerable die Rerolls für die gegnerischen Verteidigungswürfel und noch das Panic. Okay, muss den Weaken Token dafür ausgeben, finde ich okay von der Karte her. Macht dann gut Schaden für einen Weaken Token. Was ich insgesamt jetzt bei den Bloody Mamas, okay, die Skirmisher können Weaken Token verteilen. Vago kann einmal pro Runde einen Weaken Token verteilen, möchte den aber eigentlich auch nutzen, vielleicht um Attachment zu töten. Die Taktikkarten Expand Weaken Token haben wir zweimal dabei. Und die Source Rider können durch einen Rückzug in Weaken verteilen. Also ich sehe hier noch nicht so ganz, wo die ganzen Weaken Token herkommen sollen. Vielleicht habe ich aber auch da einfach noch nicht das große Gesamtbild. Aber jetzt rein in einer Bloody Mama Liste oder in einer neutralen Fraktion sehe ich das als etwas schwierig an. Okay. Das war es dann auch insgesamt von den Commandern. Sind vier recht unterschiedliche Commander, das ist schon mal gut. Natürlich eher auf ihre eigenen Unterhäuser quasi beschränkt. Aber ich glaube, da ist auch was dabei, dass man die Commander in den anderen Fraktionen gut einsetzen kann. Roose wird natürlich eher zu den Lannistern tendieren. Ja, die anderen kann ich mir auch in anderen Fraktionen vorstellen. Aber wie gesagt, ich habe da tatsächlich einfach noch nicht den Überblick. Genau, dann als letztes gucken wir uns noch die Attachments an. Die man bei den Neutralen und dann natürlich auch bei allen anderen außer dem Free Folk nehmen kann. Wir haben einmal den Bolton Flayer. Der hat auch die Order Spread 4, die wir von Roost schon kennen, vom Commander. Nochmal zur Erinnerung, wenn ein Gegner, der im Kampf ist, einen Paniktest verpatzt, dann darf ich einen anderen Gegner, der in Long Range davon ist, wählen. Der muss auch einen Paniktest machen. Und zwar mit minus 1 pro Rang, den ich noch in meiner Einheit habe. Und bekommt plus 1 auf die Wunden, falls er den verpasst. Ein Punkt ist in der Panikliste wirklich eine starke Fähigkeit. Und vor allem, wenn man das mit dem Roost NCU kombiniert, kommt man da auf viele Paniktests. Wenn ihr mal überlegt, ich habe den in zwei Einheiten drinne stehen. Wenn die vielleicht sogar noch Horrific Visage haben oder irgendwas anderes, was einen Paniktest macht, dann sagen wir mal, die generieren für sich schon einen Paniktest pro Runde. Dann, wenn ich mit denen angreife, ist das nochmal ein Paniktest pro Runde. Die Bolton Flayer können dann auch jeder nochmal einen Paniktest pro Runde machen. Ich kann über die Krone und über Ruth's Fähigkeit einen Paniktest pro Runde, vielleicht zwei Paniktests pro Runde dann machen. Dafür, dass Paniktests früher eher selten waren als zusätzliche Effekte, kommen da sehr viele Paniktests zusammen. Und ja, die wurden jetzt abgeschwächt, aber Intimidating Presence haben wir bei den Flayed Men schon, haben wir auch auf anderen drauf. Kann böse werden. Ich habe bei den Lannistern, das war das erste, was ich mir angeguckt habe, schon was reingeguckt. Da wurde ja auch schon einiges gezeigt. Ich sage nur Joffrey und kann böse werden. Bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Dann haben wir Bronn für einen Punkt. Wie gesagt, hier sieht man viele Sachen, die früher zwei Punkte waren, habe ich das Gefühl, deren Fähigkeiten jetzt auch nicht unbedingt schlechter geworden sind. So alles in allem sind auf einen Punkt runter. Ich glaube, sie wollen wirklich, wie gesagt, Attachments buffen. Und es würde mich tatsächlich wundern, wenn noch viele Einheiten ohne Attachments rumlaufen würden. Ich weiß noch nicht genau, was ich davon halte. Ich glaube, es ist erstmal positiv, vor allem wenn es bei allen so durch die Bank positiv ist. Das gibt einem auch etwas mehr die Möglichkeit, seine Einheiten noch zu individualisieren. Aber es birgt halt gerade, wenn alles quasi gleich kostet, weil alles einen Punkt kostet, läuft man sehr schnell in die Gefahr rein, dass manche Sachen einfach besser sind als andere. Ein kleines bisschen und dann werden die halt genommen und die anderen nicht. Und das fände ich dann wiederum sehr schade. Andererseits hat man das bei diesen niedrigen Punktkosten halt, kann man das immer sagen. Jetzt aber zurück zu Bronn. Er ist tatsächlich ein bisschen geschwächt worden. Hat die Fähigkeit Loyalty through Coin. Wenn man den Geldsack hat, dann bekommt man plus 1 auf seine Verteidigungswürfe und plus 1 Moralwert. Und er hat auch Motivated durch Coin. Man kann vom Geldsack eine Attacke machen. Ist halt hauptsächlich defensiv jetzt, ne? Und ich weiß nicht, wie viel das tatsächlich in einer neutralen Armee bringt. Einerseits ist halt erst, sobald man den Geldsack hat, okay, das kann man jetzt in einer Armee mit Dario und Petia, kann man das ganz gut auch direkt machen quasi. Aber wenn der Gegner halt den ersten Zug hat und der haut auf meine Einheit drauf, hatte ich sonst gar keine Chance, den Geldsack schon zu haben. Und wenn ich nur 5 plus Verteidigung und 7 plus Moral habe, bleibt halt auch nicht so schrecklich viel ziehen stehen, wo sich das die Fähigkeit noch für lohnen würde. Motivated by Coin ist natürlich nett, aber auch wieder nur ein Replace-Effekt. Aber er kostet halt auch nur einen Punkt. Aber das ist halt sowas, wo ich sagen würde, gibt es vielleicht andere, die dann einfach ein Ticket stärker sind für einen Punkt und es kosten alle einen Punkt, deswegen schwierig. Dario Naharis haben wir als nächstes, auch für einen Punkt, hat Reckless Strikes, was quasi genau das ist wie bei seiner Taktikkarte, Critical Blow, Precision. Und dafür bekommt man für jeden Würfel, der eine 1 zeigt, vielleicht habe ich das vorhin falsch gesagt, bekommt man eine Wunde. Finde ich gut. Gerade in einer offensiven, günstigen Einheit könnte man sogar drüber nachdenken, in Stormcloaks zu tun. Denn Critical Blow und Precision sind beide Sachen, bei denen ist es egal, was der Trefferwurf ist, der Einheit. Da es halt nur darum geht, wie viele Sechsen würfel ich und dafür ist ja dann nur die Würfelanzahl entscheidend. Also den in einer Stormcrow-Einheit dann für 5 Punkte. Okay, ich mache mir selber ein bisschen Schaden. Ist nur eine 5-Punkte-Einheit. Ich habe aber einen hohen Schaden-Output, der ein bisschen, also der ziemlich unberechenbar ist, weil es halt mit den 6 eine hohe Varianz hat. Nicht schlecht. Als nächstes der Dreadfort Captain. Der hat Prey on 4. Wenn eine feindliche Einheit, mit der man im Kampf ist, einen Panik-Test verpatzt, bekommt man 2 Wunden wiederhergestellt. Ist auch etwas, wo ich nicht weiß, in der Liste, wo ich auf Panik-Test setze, nehme ich dann halt doch eher den Flayer mit, um noch mehr Panik-Tests zu haben. Oder kombiniere die beiden ein bisschen. Wäre vielleicht ganz cool, wenn der wie der Reaver-Captain auch die Beschränkung für Attachments aufgehoben hätte. Dass man den quasi zu einer anderen Einheit dazu tun kann. Denn seine Einheit funktioniert halt am besten, wenn man viele Paniktests hat, aber die Attachments, die immer viele Paniktests machen, kann ich halt nicht mehr reinnehmen. Oder ihn möchte ich halt in einer Einheit, die ich gerne am Leben haben möchte, mitnehmen. Aber welche Einheit möchte ich denn hier wirklich am Leben haben, die auch so defensiv ist, dass es mir wirklich was bringt, wenn ich 2 Wunden wiederherstelle? Denn ich glaube jetzt bei Cutthroats und Bloodymaman, okay, Bloodymaman haben wir eher Disrupt, aber sind 2 Wunden, dann kann es gut sein, dass man da trotzdem stirbt, weil der Gegner einfach so viel Schaden gemacht hat, dass es egal ist, ob ich 2 Wunden geheilt habe oder nicht. Also ich bin momentan der Meinung, dass man den Flayer dann doch eher sehen wird. Das nächste Attachment finde ich aber ziemlich cool. Das ist Jaqen H'ghar. Der hat einen Befehl, Taking a New Name, also einen neuen Namen angeben. Zu Beginn eines freundlichen Zuges darf man ihn durch ein anderes Infanterie-Attachment, das zuvor im Spiel zerstört wurde, ersetzen. Das ist das, was er vorher auch schon konnte. Ich glaube, vorher hat er aber tatsächlich 2 Punkte gekostet, jetzt nur noch einen. Ne? Wieder Attachment, ein Punkt. Genau. Und das finde ich echt eine coole Idee, das Attachment bekommt dann eine zusätzliche Fähigkeit, und zwar Taken a Name. Für alle Informatiker, Rekursion und so. Das heißt, das Attachment bekommt einfach wieder die Fähigkeit, sich durch ein anderes Attachment zu ersetzen. Es geht aber so, dass die Order schon so geht, als wäre sie in dieser Runde schon besetzt, ersetzt worden. Das heißt, man kann ihn quasi jede Runde, kann man sich einmal zu Beginn eines freundlichen Zuges entscheiden. Och, das Attachment, das ich gerade habe, das ist nicht so toll. Ich nehme mir ein anderes, das schon zerstört wurde. Macht ihn tatsächlich deutlich stärker, da man, also er hat ja selbst keine Fähigkeit, die einem etwas bringt. Abgesehen von dem Ersetzen. Jetzt kann man, sobald ein Attachment zerstört wurde, einfach ihn ersetzen durch das Attachment und muss nicht sich überlegen, wird vielleicht nachher noch was anderes zerstört, was ich besser fände. Und diese Abwägung quasi treffen, wobei eigentlich bin ich ja immer für Abwägungen, aber hier finde ich es okay, dass man sagt, es gibt relativ wenige Attachments im Spiel, es muss erstmal ein zerstört werden, dann darfst du dir sofort den Effekt davon nehmen und dann kannst du nachher, wenn was Besseres zerstört wird, immer noch das nehmen, denn man muss dann ja auch erstmal so lange überleben, bis man das tatsächlich nehmen kann. Für einen Punkt richtig gut. Der einzige Grund, den ich sehe, ihn nicht mitzunehmen, ist, dass es entweder von den Punkten halt genau auf 40 ausgekommen ist oder einfach schon alle Einheiten mit Attachments voll sind, was tatsächlich was ist, wovon ich ausgehe, dass das passieren könnte. Also ich finde prinzipiell echt gut für den einen Punkt, aber es ist halt relativ, also es hängt halt, es ist nicht so planungssicher, ne? Es hängt davon ab, was hat der Gegner für Attachments mit, wann stirbt etwas. Da glaube ich, dass es vielleicht in den meisten Armeen andere Attachments gibt, auch für einen Punkt, die auch sehr starke Effekte haben und von denen ich die weiß, die passen halt genau in meine Armee rein von Anfang an. Und dann will ich nicht darauf warten, dass irgendwie ein noch tolleres Attachment, das auch noch gut zu meinen Einheiten und der Situation passt, erst zerstört werden muss, um Jaqen dadurch zu ersetzen. Während ich halt, wenn ich den einen Punkt übrig habe und eine Einheit, wo er rein kann, sage ich halt, okay, einen Punkt auf jeden Fall. Aber ja. Also ich, ja, bin ich gespannt. Insgesamt muss ich aber sagen, Die meisten finde ich von den Einpunkte-Attachments finde ich jetzt gut gebalanced. Sehe, dass sie halt irgendwie einen Platz haben. Sie haben aber vielleicht einen relativ eindeutigen Platz, dass man sagt, bei der Einheit ist das Attachment halt einfach das Beste. Und dann, das wird natürlich von den namhaften Attachments ein bisschen aufgelockert, weil man die nur einmal nehmen kann. Also den Charakter-Attachments. Finde ich aber insgesamt ein bisschen schade, dass quasi so die Zuordnung so eindeutig ist, weil es dann an Varietät verliert. Ja, muss man einfach mal gucken, wie sich das entwickelt. Dann haben wir den Stormcrow Lieutenant, der hat seine Fähigkeit auch leicht angepasst bekommen. Solange man den Geldsack hat, bekommt man Sunring und darf seinen höchsten Attackenwert nehmen. Ja, ein Punkt. Man hat halt die Einschränkung mit dem Geldsack, aber in einer Armee, die darauf ausgelegt ist, wie schon mehrmals gesagt, ist das vielleicht gar nicht so eine große Einschränkung. Das heißt, man muss sich dann überlegen, ein Punkt ist mir das Sundering und der höchste Attackenwert wert. In Cutthroats kann ich ihn mir tatsächlich gut vorstellen, da sie ja quasi das Würfel neu würfeln bekommen. Wenn sie einen Gegner, der noch nicht aktiviert ist, angreifen, haben dann noch Sunring und die höchste Attackenzahl und die können halt schnell Attacken verlieren. Ja. Geht nur noch auf Nahkampfattacken, leider. Das heißt, in den Bastard Girls nicht mehr so die Wahl. Wobei es bei denen ja auch eigentlich mehr um das plus ein Würfel ging, was er halt auch jetzt durch das höchste Attackenanzahl verloren geht. Ja, interessant in der Liste, die darauf ausgelegt ist, würde ich sagen. Dann haben wir für 2 Punkte Brienne. Die hat sich, glaube ich, fast gar nicht verändert. Hat immer noch Stalwart, also +2 auf Moraltestwürfe, was nie schaden kann bei den Neutralen auch. Und nach der Aufstellung darf man eine feindliche Einheit wählen. Und wenn man gegen die mit Brienz Einheit angreift, bekommt man im Nahkampf +1 auf die Trefferwürfe und darf seine Charge-Distance-Würfe gegen diese Einheit neu würfeln. Das finde ich schon interessant. Aber 2 Punkte ist jetzt halt, wenn die Ein-Punkte-Attachments alle doch so gut sind hier mittlerweile, ist 2 Punkte natürlich schon ein großes Commitment. Gerade wenn es von den Punkten halt so aufgeht, dass ich mich entscheiden muss, ob ich 2 Ein-Punkte-Attachment oder ein 2-Punkte-Attachment mitnehme. Und da ist jetzt wieder, okay, +1 to hit ist nett, aber es ist kein zusätzliches Keyword. Es ist nur ein bisschen, ein kleines bisschen mehr Hits. Ne? Ihr müsst quasi denken, +1 to hit gibt mir, wenn ich jetzt nicht Rerolls habe, gibt mir das für 6 Würfel ein Hit mehr, der dann bei einem 4-Plus-Verteidigungswert zu einer halben Wunde wird. Charge-Distance-Würfe neu würfeln ist natürlich auch nett, aber ja. Also ich glaube tatsächlich, die hört sich für mich jetzt gerade für 2 Punkte zu schwach auf der Brust an. Denn klar, Stalwart ist nett, aber ist halt defensiv. Das andere geht nur gegen eine andere Einheit, hat dann auch nicht den Super-Duper-Effekt. Also zumindest in der neutralen Armee sehe ich sie jetzt nicht. Vielleicht kommt ja, wenn ich mir die anderen Fraktionen noch genauer angucke, dann da noch was bei rum. Bei den neutralen sehe ich sie nicht für die 2 Punkte. Dann haben wir ebenfalls für 2 Punkte Ramsay Snow, hat natürlich die Affiliation aus Bolton. Hat die Fähigkeit Fueled by Slaughter, die wir von den Warsworn, von den Greyjoys schon kennen. Nachdem man eine Nahkampfattacke abgeschlossen hat, falls man mindestens eine Wunde verursacht hat beim Gegner, darf man eine Wunde heilen, plus eine Wunde für jeden Rang, den man zerstört hat. Nee, nicht den man zerstört hat, sondern der zerstört ist beim Gegner. Das ist nämlich der entscheidende Unterschied, der die Fähigkeit schon recht stark macht, da man zwei, also ein, zwei, drei Wunden heilen kann und halt quasi in einem Kampf, der so ein bisschen Stellungskrieg ist, wo nicht so viel passiert und da der Schaden, der runtergeschraubt wurde, kann es sein, dass das deutlich häufiger vorkommt, jetzt in 2021 richtig stark wird. Denn, okay, wenn wir mal sagen, wir haben einfach ganz normale Werte irgendwie. Wir schlagen mit 6 Würfeln aufeinander zu, mit 4+, dann kommen da 3 Hits raus. Dann mache ich vielleicht mit Paniktest im Schnitt zusammen 2 Wunden. Okay, dann habe ich irgendwann einen Rang runtergehauen von dem anderen. Und der andere bekommt jetzt aber jedes Mal, wenn er mir eine Wunde macht, und ich habe auch schon einen Rang verloren, 2 Wunden wieder dazu. Dann mache ich bei ihm quasi gar keinen Schaden. Und er macht bei mir halt stetig seinen Schaden. Oder wenn es halt, ja, selbst wenn man irgendwie ein bisschen mehr Schaden hat, weil man eine bessere Einheit oder so macht, selbst wenn ich irgendwie beim Gegner 4 Schaden mache und der macht bei mir 4 Schaden, der heilt das dann einfach wieder, die Hälfte davon, dann sterbe ich immer noch doppelt so schnell wie der. Also ist schon eine starke Fähigkeit und bekommt dann auch noch Intimidating Presence dazu. Also -1 auf Moraltestwürfe und +1 Wunde von verpatzten Paniktests. Eignet sich dann vermutlich, wenn man quasi eine Ruse-Armee spielt, aber nicht unbedingt in den Neutralen, kann er halt auch noch mal Intimidating Presence an der Einheit rangeben und das Haus die Affiliation Haus Bolton. Und eignet sich dann halt gut in der defensiven Einheit, meiner Meinung nach. Eignet sich auch die Version jetzt tatsächlich gut in den Black Guards. Man gibt das Intimidating Presence dazu, was super ist. Black Guards sind eine defensive Einheit, die schwieriger Wunden verlieren, das heißt Wunden heilen gut. Gefällt mir gut da drin. Ist dann auch tatsächlich was, wo ich denke, 2 Punkte sind okay. Jetzt bekomme ich tatsächlich ein bisschen Probleme mit der Stimme. Das heißt, ich gehe jetzt hier in die super Porno-Stimme über für die letzte Attachment und das hat es auch in sich. Vago Hold, eben schon angesprochen, auch 2 Punkte, hat halt in dieser Version auch sein Sadistic Mutilation. Das heißt, Weaken Token nach der Attacke ausgeben, ein Infanterie-Attachment zerstören, hat aber auch noch Wishes für die Einheit, in der er drin ist. Und Weaken Resolve. Wenn der Gegner mit der er im Kampf ist, einen Paniktest verpatzt, dann bekommt diese Einheit einen Weaken-Token. Wofür man den dann ausgibt, falls da ein Attachment drin ist, kann man sich dann denken. Und synergiert natürlich super mit seinen Wishes. Das heißt, man bekommt eigentlich alles, was man haben möchte, in einem Paket hier. Man macht mit dem Wishes die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass der Paniktest verpatzt wird, bekommt dann den Weaken-Token, kann dann das Attachment töten. Aber was ich als Einschränkung damit mitgeben möchte, ist, wir haben auch einige Expert-Duelists. Die können auch auf die 3+ im Kampf ein Attachment töten. Jetzt könnte man sagen, aber hier ist das doch sicher, weil ich muss doch nur den Weaken-Token runternehmen. Ja. Aber der Weaken-Token muss da ja erstmal liegen. Okay, es ist einfach, wenn ich den Weaken-Token da irgendwie hinlegen kann. Hat man aber relativ wenig Möglichkeiten. Natürlich in den Bloody Mamas-Skirmishern. Aber das ist dann halt auch eine Einheit, die nicht super, also die 8 Punkte kostet und sehr anfällig ist. Jetzt kann man sagen, okay, sein Wish ist Panikkombination, okay, aber das ist dann, ist man im Endeffekt vielleicht auch wieder bei dieser circa 2/3 Chance, dass der Gegner den Paniktest verpatzt und das funktioniert, ist man also wieder auf dem gleichen Niveau, wie ein Expert-Duelist wäre. Und ein Expert-Duelist kostet nur einen Punkt, glaube ich, so im Schnitt. Ja, also ist auf jeden Fall stark, macht dem Vago-Hold-Spieler vermutlich auch Spaß, ist halt thematisch sehr schön. Ich glaube nicht, dass es mit ihm so schlimm wird, wie man denkt. Denn mal ehrlich, wie viele Einheiten mit Attachments bekämpft man denn so in einem Spiel? Vielleicht zwei Stück und dann, also es ist natürlich doof, wenn man dann irgendwie seinen Commander verliert. Muss man natürlich darauf aufpassen. Ja, ich bin mal gespannt. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne, oder? Also ich glaube, es wird nicht so schlimm werden. Man kann natürlich selber was dagegen tun, dass er nicht mit meinen wichtigen Attachments in den Nahkampf kommt. Wenn er jetzt insgesamt zwei Ein-Punkte-Attachments spielt, kann man sagen, okay, er hat auch zwei Punkte gekostet. Ja, er hat noch das Vicious mitgebracht. Ja, aber ich glaube, da wird erstmal nur die, also bisher hat man halt relativ wenig Erfahrung, weil die Expert-Duelists nicht so sehr gespielt wurden, weil Jamie zumindest auch zwei Punkte gekostet hat und allgemein nicht so viele Attachments gespielt wurden in 1.6. Deswegen finde ich es jetzt sehr schwierig zu beurteilen, weil ich glaube, dass jetzt sehr viel mehr Attachments gespielt werden, die auch starke Effekte haben, aber günstig sind. Deswegen sieht es einfacher tötbar zu machen, vielleicht gar nicht so schlecht als Gegengewicht. Bin ich auf die Entwicklung gespannt. So, das war jetzt auch die Folge wegen meiner Stimme. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so, dass ich wieder mit dem Podcast aufnehmen erstmal aufhören muss. Halte ich es etwas kurz. Ich freue mich über alle eure Kommentare, vor allem wenn ihr jetzt schon Sachen gespielt habt. Bin ich an allem interessiert, was für Destiny ihr gespielt habt, wie es gelaufen ist, was ihr gut findet, was ihr nicht so gut findet. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei, die neuen Sachen auszuprobieren. Lasst euch nicht runterziehen von Sachen, die ihr im Internet hört oder die ihr. Ja, ich war eigentlich war ganz nett in diesem Podcast, oder? Ich bin auch wirklich. Hier habe ich jetzt wenig gesehen, was ich wirklich bedenkenswert fand. Da werden wir noch bei dem, was ich bisher durchgeführt habe, zu anderen Sachen, die ich deutlich bedenkenswerter fand in dem, Update. Ich finde nicht alles gut da drin. Ich finde aber einige Sachen haben sie in die richtige Richtung entwickelt. So, jetzt habe ich schon wieder viel länger geredet, als ich eigentlich wollte, was ich eigentlich sagen wollte. Habt Spaß damit. Lasst euch nicht von anderen kaputt machen. Bis zum nächsten Mal.